Schönen guten Tag, hallo. Willkommen bei den Weltraumaffen. Stadtland Frust, wie jeden Sonntag, pünktlich um 18 Uhr. Fangen wir heute an und ich bin auch mal wieder dabei. Ich bin euer Abel. Und ja, wir sind heute etwas dünn besetzt. Wir haben nur den Mammon und den Mars noch dabei. Chris und Price sind unabkömmlich. Und damit herzlich willkommen zu den Weltraumaffen, Folge 667. Boah, echt? War das letzte Woche 666? Nein. Oh mein Gott. Gerade. Okay. The neighbor of ja. The beast. Wir waren schon viel höher, oder nicht? Ja, welcome. Ja, vielleicht stößt der Preis noch zu uns, nur die Sterne wissen das. Ja. Wir gucken einfach mal. Ja, normal, zu Pfingsten ist überall ein bisschen dünn besetzt, ne? Oder war das nicht nächste Woche? Pfingsten ist erst nächste Woche, ja. Das wollen wir geklärt haben. Das, ja, die wichtigen Fragen. Ich meine, ich ja, hoffe, klar, Chris kehrt mit so einer Zunge aus Feuer von seiner Exkursion zurück über dem Kopf. Der Herr hat ihn dann erleuchtet, dann können wir das auch angemessen feiern. Okay. Ist übrigens auch erst übernächstes Wochenende. Du verbreitest Fake News. Ja, okay. Dachte mir schon fast. Also am Eisheiligen. Was? Egal. Ja, dann springen wir mal gleich zu den Artikeln. Mit was fängt es denn an? Ja, Nazis raus. Die Stars. Nazis raus. Ja, das ist immer gut. Nazis also, raus. Die Stars der AfD in TV und Podcasts. Nazis müssen immer raus, weil, wenn man weiß, sind die Blauen wie Neonazis. Also. Das hat der Chris eingereicht und ich habe es mir durchgelesen. Der Autor spinnt hier eine relativ ja, schräge, sag ich mal, Verbindung. Und zwar Leute, die so alt sind wie ich oder der Mammon, erinnern sich dran, früher gab es so eine, als es die DDR noch gab, gab es so eine linke Infrastruktur an den Unis und in den Städten, die nach dem Fall der Mauer irgendwie ausgetrocknet und verschwunden ist oder viel kleiner geworden ist oder sich halt in anderen Bewegungen irgendwie versammelt hat. Aber SDAJ, DKP und solche Geschichten, die sind halt von der DDR damals auch finanziert und gefördert worden. Und er setzt jetzt halt im Endeffekt das Ganze gleich mit Putin und China bei der AfD. Nun... weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Wie setzt du das denn gleich? Verstehe ich noch gar nicht. Naja, dass die einen haben sich halt schmieren lassen von der DDR und die anderen lassen sich ja angeblich irgendwie so benutzen von Russen, Chinesen oder jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja, aber warum zensieren dann die Chinesen auf TikTok rechte Videos und sind aber gleichzeitig dafür, die Partei zu unterstützen? Also, ich meine, aus einem auslandsgeheimdienstlichen Richtung macht es immer Sinn, die Ränder zu unterstützen, egal was sie machen. Aber das hat nichts mit der AfD oder mit Die Linke zu tun, sondern einfach nur, man will destabilisieren. Und dann tut man extremere Positionen aber die mitbringen. Die ganze Geschichte riecht ja schon danach, als wenn sie als Kompromat in der Schublade gelegen hätte für den richtigen Moment oder so. Ne? Und vor der Wahl ist natürlich immer ein guter Moment. Also. Ein bekannter Hund, ne? Ja, die Assoziation mit einem ausländischen Feind, die kommt natürlich immer gut. Nichts ist besser wie Hochverrat. Also zum Diskreditieren natürlich. Also. Ja, es sei denn, der Vorwurf ist doch annähernd lächerlich. Ich meine, wenn alle nur mit sollte, könnte und möglicherweise formulieren, ne? Also, dann ist doch da wahrscheinlich nicht viel dran. Würde ich mal behaupten. Zumindest ist da noch nicht viel raus, was da wirklich dran ist, sagen wir mal so. Aber sie können da auch eindeutige Verbindungen darlegen. Also sie sprechen hier über die Boxheimer Dokumente. Damals wurden Pläne der Nazis zum Umsturz der Republik öffentlich, obwohl die Partei sich doch gerade einen Kurs der Legalität zusammenschnurrte. Hitler und Göring taten die Umsturzpläne öffentlich als Einzelfall ab. Heute wissen wir, dass die Papiere die Wahrheit enthielten. Sie logen eben. So ist das bis heute. Wenn wir dem unbestrittenen Superstar der radikalen Rechten, dem russischen Präsidenten Putin zu hören, so ist kaum noch zu zählen, wie viele Lügen ein Satz von ihm erhält. Und da, zack, bumm, Schachmatt-Atheisten. Hitler hat gelogen, Putin lügt, auch die AfD ist irgendwie böse. Interessant. Die Lüge ist sein Programm und sein Medium und so halten es auch alle anderen rechtsradikalen Formationen. Sie spitzen zu, wechseln ihre Themen, stiften Verzweiflung, geben sich im Notfall kurz ahnungslos, um dann als vermeintliche Retter der Nation alle Spielregeln zu ändern. Ja, aber es macht doch die andere Seite genauso. Also ich meine, die ganze Geschwätz vom Klimawandel ist doch auch nur Katastrophendenken und wir retten die Erde. Also wenn das mal nicht maximal auch manipulativ ist, dann, also sorry. Oh je, da haben wir jetzt wahrscheinlich wieder so ein Disclaimer unterm Stream wie beim letzten. Dass der Klimawandel eine ganz wichtige Sache ist. Das haben wir nämlich letzte Woche von YouTube als Geschenk bekommen. Ich muss da cool. Jedenfalls immer an Popper denken, wenn ich das höre von den Lügen der anderen. Weil er ja auch sagte, wer den Diskurs verweigert, möglicherweise mit dem Hinweis darauf, dass der andere ja doch nur lügt oder so, der ist der Faschist, nicht derjenige, der noch versucht weiterzureden. Ne? Während all der vielen, vielen Stunden, in denen der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahlen schon interviewt wurde, in TV-Sendungen und Podcasts, in all den Runden, in denen der Vorsitzende dieser Partei schon zu Gast war, über dies und jenes zu plaudern, gab es nicht einen einzigen Augenblick, an dem man der Wahrheit über diese Partei nahegekommen wäre. In Wirklichkeit haben die überall schon ihre militanten Gruppen. Ich höre schon die Stiefel. Verdammt nochmal, ey. Verschwörungstheorien. Sonst ist das nichts im Endeffekt wieder, was man uns hier gibt. Und die Wirtschaft findet die natürlich auch scheiße. Und alle finden die scheiße und deswegen sollten wir alle da irgendwie sagen, es gibt kein Recht darauf, in einer Talkshow zu sitzen. Die Sphäre der rechten Medien ist heute groß genug, sie ist sogar gigantisch. Eine ganze intransparent finanzierte digitale Welt steht zu jeder Stunde bereit, um Thesen und Erregungen der Rechtsradikalen zu verbreiten. Erst durch den guten Ruf, das seriöse Setting des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder einer anderen angesehenen Medienmarke, Kicher, werden Chrupalla, Weidel und Höcke wahrnehmbar oder eben auch scheinbar vertrauenswürdig. Ja, aber es sind nicht die Leute, die AfD wählen, jetzt erstmal auch nicht unbedingt Fans der öffentlichen Rechtlichen. Also bei ihren Kernwählern wird es kaum zu bleibenden Eindruck zu führen. Also wenn man die Sendung ja eh nicht mag. Die haben ja davor Angst, dass Lieschen Müller zu Hause sagt, warte mal, irgendwie ist doch mal was dran an dem, was der Chrupalla da gesagt hat. Ja, das fängt irgendwie zu spät an. So, das ist doch so, dass die Medien, dass sie so stark geworden sind im Netz, weil sie eben sonst nicht präsent sind. Das heißt, die Leute sind dann losgegangen, haben sich die Informationen gesucht oder die Aussagen und so weiter. Ja, und plötzlich hatte das Video von dem Chrupalla 20.000 Klicks oder so, ne? Mann. Das ist ja keine gezielte Aktion oder sowas von denen. Das war eher so ein gut, bisschen Strategie schwingt ja schon mit, aber die Sache ist halt auch einfach die, wenn du in den Parteien halt diese grundprogressive Orientierung hast, die CDU ja mitträgt, dass du dann als echte Alternative einfach mehr abräumst, ist doch klar. Also es ist ja kein Wunder, wenn du dich als Alternative präsentierst, sondern zu einem Parteienhaufen erstmal genommen wird. Also ja, das auch. Gut, ich habe auch schon mal gesagt, ich finde auch, dass andere Parteien jetzt auch schwer unterrepräsentiert sind. Ist ja egal, wer es ist, ob es jetzt Volt ist oder die Partei oder weiß ich nicht, sind vielleicht alles nur Splittergruppen. Aber so gelegentlich könnte man auch mal jemanden davon da haben, von so einer Gruppe. Und dann mal deren Meinung. Ich weiß nicht, Volt. Aber da sind wir nicht mehr plural genug für offensichtlich. Ne? Pluralistisch wollte ich sagen. Ihr wollt es aber auch sehr hart. Das wäre halt schon wieder so eine grüne linke Partei. Also ich, keine Ahnung. Ist mir jetzt so spontan eingefallen, meinetwegen können es auch die Violetten sein oder ne? Tierschutzpartei, Feministenpartei. Ab und zu mal was anderes auch da reinbringen. Ne? Aber das, wie gesagt, das Pluralismus ist nicht mehr so. Gewalt ist nur Gewalt. Achso, das war von der Langen, ne? Das Posting. Beziehungsweise die Lili hat daraufhin kommentiert, dass Gewalt eben nur Gewalt ist, wenn sie sich gegen Vertreter demokratischer Parteien richtet. Eben Grüne, Linke, sonstige. Ansonsten sei es Notwehr und das dokumentiert hier die die Frau Lang mit so ein paar Tweets, wo dann eben Demokraten zusammenstehen und nicht Menschen oder Gewaltgegner oder sowas, ne? Ich meine, auch das treibt die Leute weg von euch Linken da einfach, ne? Das ist einfach ätzend, sowas. Das ist so eine Art und Weise, die man nicht, oder die ich nicht unterstützen wollen würde, sagen wir mal so, ne? Auch nicht mit meiner Wahl, so. Ja, und das hat die Lilly ganz gut rausgearbeitet. Die macht ja eh ganz gute Postings manchmal. Ja, und unten haben wir nochmal den Vergleich. Ne? Gewaltdelikte seit 2020 gegen ja, die Grünen 186, gegen die SPD 146 und gegen die AfD 364. Ist halt schon ordentlich. Also. Ja, auch jemand, der dann schrieb, das seien alles die Rechten schuld mit der Verrohung des Diskurses, da habe ich nur ein Wort drunter geschrieben, im Endeffekt Hammerbande. Ne? Ein Wort, Hammerbande. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden, wer hier die Sitten verroht. Wer ist denn als erster mit irgendwelchen Werkzeugen auf Menschen anderer politischer Denkweise losgegangen? Ja, muss man vielleicht fairerweise sagen, sind auch Einzeltäter, ne? So ähnlich wie diese Gewalt, diese Amokläufer auch Einzeltäter sind einigermaßen. Aber klar, tut das eben auf beiden Seiten, ne? Das ist ja das Schlechte. Naja gut, aber die Hammerbande sind halt keine Einzeltäter, ne? Das ist ja dann schon mal das Gegenteil, weil die haben mehrfach zugeschlagen und sind organisiert. Also. Okay. Wie viele waren das denn? Das waren ein ganzer Haufen, irgendwie eine Handvoll oder echt? Mehr, ja. Okay, also noch, also so also wie... Ja, auch manche von denen noch, die sind irgendwo im Untergrund. Nicht schlecht. Hm. Wir wissen von Ulrike Meinhof, dass in so einem Fall auch geschossen werden kann. Dann warten wir mal ab. Ja, auf jeden Fall wird hier mal wieder mit doppeltem Maßstab gemessen. Das ist ja immer hässlich, ne? Diesen wunderbaren Tweet von Tom Da Bassman hat uns der Abel mitgebracht. Ja, da haben sie ein ganzes Paper ausgearbeitet bei der Böll-Stiftung, wie das denn aussehen würde, wenn der globale Norden seine Wirtschaft schrumpfen würde. Und die machen sich hier tatsächlich so Klimaplanspiele, wo sie davon ausgehen, dass sie Degrowth irgendwie demokratisch hier vor allem im kompletten Norden durchgesetzt bekommen. Lasst es vielleicht Deutschland machen, weil Deutschland Land mit Special Needs ist, sage ich jetzt mal. Ja, man sieht es ja an der Atom am Ausstieg, aber so breitenflächig wirst du das im Westen auf jeden Fall nicht durchgeboxt bekommen. Und auch die Grundannahmen, die sind hier echt, also man geht halt davon aus, dass sich alles zum Besseren wenden würde, nur wenn man Degrowth einführt. Und das ist halt einfach, ja, richtig gefährlich, weil... Ein Wohlstand, der einmal fort ist, das kannst du dir nicht ausmalen. Wir merken doch immer noch die Auswirkungen von Corona, wo die Wirtschaft mal kurz runtergefahren worden ist. Was glaubt ihr, wenn wir das als Policy einführen, was mit den Menschen passieren? Also, ja, das wird halt. Was passiert denn bei Degrowth mit der Landwirtschaft? Das geht das auch. Können wir da Degrowth immer weniger Lebensmittel haben? Das kommt da zum Beispiel auch nicht. Ne? In Holland steht doch kurz bevor, dass staatlich praktisch vorgegeben wird, was die Bauern noch produzieren dürfen. Oder wie viele Rinder sie haben dürfen. Gerade wegen dem angeblichen halt Klimagasausstößen. Ja, und dementsprechend kleiner wird dann ihr Anteil auch an der Ernährung sozusagen der Bevölkerung, ne? Der Weltbevölkerung. Das geht ja alles durch veränderte Ernährungsweisen und weniger Fleischkonsum, weniger Lebensmittelverschwendung. Ja klar, satter durch weniger. auf denen natürliche, biodiverse, öko- sowie extensive Landwirtschaftssysteme vorsichtig wiederhergestellt und CO2 natürlich gebunden werden. Klar, Renaturierung, das haben wir auch schon mal, ne? Genau. Und der Bauer sowas fällt, guckt und sagt, Renaturierung? Warum? So, da gibt es ein wunderbares Buch, das heißt Seeing Like a State. Das beschreibt Großprojekte in verschiedenen Staaten, USA, Sowjetunion, etc. pp. Und beschreibt Großprojekte von Staaten und wie die eigentlich immer zu sehenden Problemen führen und nie so ausgehen, wie sich das Planungskomitee das vorgestellt hat. Als Beispiel, die NASA, die hat in den USA Hallen, wo sie Raketen halt drin bereitstellen. Und die sind halt relativ groß. Und dann hat man halt eine riesengroße Halle gebaut und wovon man nicht ausgegangen ist, dass sich eben in dieser Halle selber ein Mikroklima gebildet hat, wo es dann in der Halle geregnet hat, ohne dass man halt die Halle irgendwie offen zur Natur gemacht hat. Und da sieht man, dass halt komplexe Systeme halt unvorhergesehene Ergebnisse liefern können, wenn sich der Mensch da einfach hinstellt und halt plant, während Gott halt lacht. Und genauso fühle ich mich halt auch hier bei diesem Szenario, wo halt irgendwie dem utopischen Grundkomplex nachgegangen wird, dass man denkt, man macht jetzt eine Policy und alles verändert sich zum Positiven. Also ich finde es einfach nur realitätsfremd, und dass die Böll-Stiftung sowas raushaut, ist halt hart. Also auch wenn man in die Details schaut, ne? Also die Länder des globalen Nordens müssen Konsum und Produktion stark reduzieren und sich in diesem Zusammenhang auch von den bislang stark vom Norden dominierten globalen extraktiven Wertschöpfungsketten lösen. Keine Rohstoffe mehr für euch. Ne? Nur noch alle vor allem, die gehen davon aus, dass wenn der hier ist es so richtiger Unsinn, dass dann, wenn du das eine abbrichst an der einen Stelle, dann brechen auch andere Sachen an anderen Stellen zusammen. Es wird doch immer so ein Rattenschwanz zur Folge. Das ist doch totaler Schwachsinn. Der straßengebundene Verkehr geht stark zurück beim Gütertransport von 62% bis 2050. Das heißt halt auch 62% weniger Güter in den Läden. Ja, was auch zurückgeht, ist die Laune der Leute. Ne? Die gute Laune der Leute geht auch zurück auf jeden Fall. Die also gehen auch davon aus, dass sich der Süden irgendwie magisch entwickeln wird, wenn der Norden plötzlich aufhört, sich zu entwickeln und sich zu degeneriert, ja, einfach. Eher das Gegenteil zu erwarten, ne? Jo. Eher das Gegenteil, ja. Also, weil wenn USA, Deutschland und China aufhört zu produzieren, dann sinkt halt die Lebensqualität weltweit, weil halt keine Güter zur Verfügung stehen. Also glaube ich jetzt nicht, dass wenn man da einen roten Stift ansetzt, dass das dann magisch dazu führen wird, dass der Süden plötzlich reich wird. Also weil so ein diffiziles System, das seit 20, 30 Jahren nicht mal einigermaßen funktioniert, könnte man sagen. Ja, dann muss man das natürlich zerschlagen mit kritischer Hinterfragung oder so. Dekonstruieren und degrowthen. Lebensmittelverschwendung und Überkonsum werden reduziert. Die Ernährungsweisen im globalen Norden orientieren sich an den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation für eine gesunde Ernährung. You will eat the bugs. You will eat a lot of bugs. Ein Flug alle 3 Jahre bis 2050. Ja, Ulrike Herrmann, ne? Fliegen? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. So wie die Frau Baerbock. Habt ihr das gelesen? 1300 Leerflüge haben die schon gemacht. Was? Die Jets, weil die von da nach da mussten und irgendwen abholen und so. 1300 Leerflüge für die Regierungsjets. Hey. Uff. Und hier haben wir nochmal das Ganze, das könnt ihr dann pausieren zu Hause und euch anhalten und durchlesen. Also, dein Lebensraum wird um 25% reduziert, ne? Zum Beispiel. Ja, Mobilität um 100% reduziert wahrscheinlich. Oder 80. Fleischkonsum um 60% und bleibt dann, ja, konstant bleiben. Transportdemand fällt auf den Level von 1990. Ich bin gespannt, wie man das machen will in einer Welt, die zunehmend über Internet-Lagerhäuser funktioniert. Aber gut, ich bin gespannt. 81% weniger Straßenverkehr in Städten. Geht da schön zu Fuß. Und jetzt kommt das von der Böll-Stiftung, oder was? Haben wir hier nochmal. Weil die UN hat ja so schöne Sachen. Guck mal, es ist halt eine radikale Forderung, die dahinter steht, dass man halt den Degrowth irgendwie gesetzlich hinterlegt. Also du kannst es nicht anders wie mit einer Kriegswirtschaft, wo du alles reglementierst. Also wo du ein solches Credit Score bekommst zum Einkaufen. Also, ja. Schon wild. Also, genau das. Also, auf der Seite von den Populisten gibt es keine solche Papiere. Also, würde ich behaupten. Ja, also, die so extrem sind. Ist die Frage, ne? Also, ist Remigration das gefährlichere Buch oder a Societal Transformation Scenario for Staying Below 1.5 Celsius? Ja, ist ja nur ein Szenario. Wenn die ersten Maßnahmen eingeleitet werden, dann sollte man hellhörig werden, denke ich mal. Ja, aber es kommen ja immer wieder solche Vorschläge, wenn ich an dieses private CO2-Budget denke, persönliche oder so, das finde ich auch so dermaßen daneben gegriffen, dieses Konzept, ne? Ist einfach falsch. Was auch falsch ist, das ist die Behauptung, dass der Robert Habeck sich ergebnisoffen lassen hat, hat informieren lassen, sozusagen in seinem Ministerium da von den Leuten wegen der Atomkraftabschaltung. Und das sagt hier der Ex-E.ON-Aufsichtsrats, ich dachte, das wäre Chef gewesen, weiß ich nicht genau. Der im Interview steht hier. Ich weiß gar nicht, was für eine Zeitung das jetzt war. Auf jeden Fall fand ich ganz interessant, sagt er. Er geht davon aus, jedenfalls, dass das Unsinn ist, dass sie sich ganz gezielt die Informationen haben geben lassen, die sie haben wollten, beziehungsweise dass eben auch vorsortiert wurde und so. Und dass sie auch Warnungen ausgesprochen hätten vorher, dass das irgendwie nicht so alles so easy going wäre, dass 4,4 Gigabyte an drei Gigawatt an drei Kraft aus drei Kraftwerken doch schon eine ganze Menge sind, dass das auch so eine Art Systemrelevanz hätte. Und so hat er das dargestellt, aber ja, er meinte vor allen Dingen am Ende, dass er doch dem Habeck raten würde, er soll einfach ehrlich kommunizieren, dass das für ihn nicht in Frage kam, die Dinge abzuschalten. Dann bräuchte er jetzt so einen Eiertanz nicht aufführen. Fand ich ganz, ganz pragmatisch irgendwie von dem Typen. Karl Ludwig Klei. Aufsichtsratsvorsitzender ehemalig und seit einem Jahr weg. Und er hätte die ganzen Geschichten noch mitgemacht, er ist seit einem Jahr weg und vor 2 Jahren ungefähr war das da mit dem Krieg und so, Kriegsanfang und so, Preiserhöhung, Atomkraftabschaltung und dann letztes Jahr im März. Ja, und bei den Entscheidungen war er halt noch dabei. Ne? Also was der Habeck da gemacht hat, beziehungsweise was das Ministerium da gemacht hat, das könnte man vielleicht stärker anprangern. Sie könnten aber auch einfach ein bisschen stärker dazu stehen. So ganz falsch finde ich das nicht von dem Typen. Den Vorschlag. Meine, die Politik ist sowieso so feige geworden. Da kann ja auch mal irgendwann mal jemand mal was sagen, was sich nach Tacheles anhört. Ne? Zumindest mal. So Das schlimm ist das macht nun auch nicht. dann der Kubicki und enthält sich. Ja, oder der Merz. Ne? Und dann am nächsten Tag rudern sie wieder zurück. Das ist natürlich arm. So nicht. So, ich habe mich mal ein bisschen lauter gedreht. Ich hoffe, das ist jetzt besser, sonst kann der Chat noch mal meckern. I Genau. can hear you. Und das geht auch gleich mit Atom weiter von dir, Mann. Ach ja, die Frankfurter Rundschau, das Leitblatt der Linken, hat sich auf die Argumentation des Deutschen Instituts für Wirtschaft eingelassen und die haben jetzt eine neue Analyse herausgegeben. Also Modellberechnungen, haben sie auch geschrieben, sind das. Denen zufolge die Strompreise durch den Atomkraftausstieg praktisch nicht gestiegen sind. Maximal ein ganz klein bisschen, haben sie gesagt, so ungefähr. Ja, es kann ja auch sein, aber es ist auch nicht so wirklich das Problem an dem Ausstieg, sondern eher ja, die Knappheit, die dann entstanden ist und eine geringe Preissteigerung durch so einen blöden Ausstieg und kann ja auch negativ wirken und überhaupt die ganzen Finanzen, die man damit irgendwie oder die ganzen Werte, die man damit eben verschreddert, das ist ja auch ein Punkt, den man hätte bedenken sollen. Nichts vergessen, CO2-Werte, die man einspart und so weiter. Ne? Warum Gibt es ja sind genug wir Gründe, führend? gegeben. Warum ist Deutschland führend in Europa in der Höhe des Strompreises und dann machen irgendwelche Büroattentäter irgendwelche Studien und finden heraus, dass der Preis Ja, Frau Kempfert und Herr nicht stimmt? Quaschnick wieder, ne? Also Also kann man vielleicht auch nochmal reinlesen, so schlecht war das nicht. Die haben sich da Mühe gegeben, das zu erklären, auch wenn ich es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe. Strommix, zeigen Sie nochmal. Genau, dann haben Sie einen Preisvergleich gemacht, angeblich mit und ohne Atomkraft. Das wäre eben nur so ein bisschen gewesen, ne? So minimal. Und überhaupt ist ja auch der Stromverbrauch zurückgegangen. Daran liegt es nämlich in Wirklichkeit, ne? In der Dass einfach weniger Strom verbraucht Realität, wurde durch. in der Ja. Realität ist dieser Effekt aber dadurch kompensiert worden, So. dass zeitgleich erneuerbare Energien ausgebaut wurden und der Stromverbrauch insgesamt zurückgegangen ist. Insgesamt zurückgegangen. Das ist eher der Effekt, ne? Nicht der Ausbau gut geklappt oder so. Ich meine. Ja, wer hat sich denn da abgeschaltet? Vielleicht Betriebe, die vorübergehend mal nichts verkaufen, um Herrn Habeck Genau. zu zitieren. Die verkaufen dann wieder, wenn sie im Ausland Fuß gefasst haben. Ne? Ist ja so. Stiel oder so. Die Schweiz ist günstiger als Deutschland. Da musst du dir auch echt mal reinziehen. Schweiz ist lockt trotzdem, so sind alles dreimal so viel kostet wie bei uns. Das ist schon krass, ne? Ja. Die enormen Ausfälle der französischen Kernkraftwerke haben die Das ist Strompreise auch erhöht. falsch, ne? Die Ja. enormen Ausfälle. Trotzdem hat Frankreich immer noch einen lächerlich kleinen. Ja, ist auch krass einfach, dass das DEW so diese Lügen so durchzieht. Ne? Das stimmt ja nun mal nicht, dass das enorme Ausfälle waren. Die haben einfach die Gelegenheit genutzt und gleich mal ein paar mehr Kraftwerke in die Revision geschickt, sozusagen. Sicher, dass mit der Mindestproduktion oder so, das kann vielleicht im Sommer mal eine Rolle spielen, dass dann, dann eben was über hat. Ja, gut, dann verklappt man es eben wie die Deutschen mit ihrem Windstrom. So schlimm ist das ja auch nicht, wenn da mal im Sommer 2 Wochen lang was verklappt wird. Das ist nicht so schlimm wie bei uns jeden Abend so ungefähr. Ja, und deswegen ist halt Atomkraft, die ganze Diskussion ist völlig sinnlos. Ne? Also, wenn ich solche Aussagen schon höre oder lese, dann muss ich sagen, das ist weltfremd. Die Diskussion hat mit dem Ausstieg erstmal wieder neu angefangen. Ne? Genau wie wir uns das schon dachten. Aber wenn die doch wissen, dass die Debatte um die Rückkehr der Kernenergie völlig überflüssig ist, ich meine, Ja, wer, wenn warum macht nicht man die so eine Analyse? Experten, Ne? wissen Ja. das, ne? Keine Option für die Energiewende. Sie betont, dass sie teuer, vor allen Dingen sind die teuer. Ne? Die Frankreich, der kostet der Strom 7 Cent. Was soll das? Die sind teuer. Das ist so ein Quatsch. Ne? Ja. Und dass man die alten noch ein ganzes Stück lang hätte laufen lassen können. Ist Sowieso. egal. Das ist ja auch das Billigste, was man machen kann überhaupt, dass man alte Atomkraftwerke weiterlaufen lässt. Das ist zwar, hat dann zwar mal irgendwann gibt es dann Sicherheitsbedenken oder so wahrscheinlich. Aber erstmal von den Kosten, die man da hat, ist das die beste Variante im Prinzip. Alle wieder anfahren. Wir hatten mal 21 Stück, glaube ich, ne? Ja, dann reden Sie von Pumpspeicherkraftwerken. Das ist alles ausgebaut in Deutschland. Da ist praktisch kein Zubau mehr möglich. Also alles Hirngespinst im Prinzip auch noch, ne? Irgendwie eine Frechheit vom DEW und irgendwie auch eine Frechheit von der Frankfurter Rundschau, sich da so reinzuhängen und den Quatsch einfach nachzuplappern, sozusagen. Sehr unkritisch und so. Nicht schön, ne? Von der lieben linken Seite so. Finde ich. Naja, die bösen Atomkraftwerke können ja auch nicht so schnell rauf und runter gefahren werden, angeblich. Das ist auch ein bisschen was dran, aber die sind schon optimiert worden in der Beziehung. Aber es ist natürlich kein Toaster, ne? So ein Atomkraftwerk. Dass man nicht so schnell. Aber dasselbe Problem Ich hat man meine, jetzt auch mit den Kohlekraftwerken. Ja, und ganz zuletzt ein Schlusswort vielleicht noch dazu. Der Fehler ist einfach, dass man den Vorrang den EE gegeben hat, ne? Den Erneuerbaren, den Einspeisevorrang. Das ist und bleibt der Fehler. Ne? Aber wenn die sonst gar nicht funktionieren würden, für die Anfangszeit ist es vielleicht auch noch okay, aber es muss einfach weg, das Ding. Das ist einfach, das steht allem komplett im Weg. Ne? Und weiter in der Energiepolitik und mit dem Versuch, laut genug zu sein. Aber irgendwie verstellt mir das Ding hier automatisch meine Lautstärke. Keine Ahnung, was das hier Ja. wieder ist. AGC, Automatic Gain Control, ist das, glaube ich. Kenne ich Oh yeah. was nicht in Firefox, benutzt du Firefox? Nein, es war der Verfassungsschutz. Der Verfeierfoxungsschutz. Jetzt haben sie direkt eingegriffen, ey. Genau. Wir sagen es auch nochmal Es gibt hier. keine Bugs. Hallo, die Debatte um Rückkehr zur Energie, Dingens ist völlig überflüssig. Ja, die waren auch sehr süß hier, die Energieschützer, die Klimaschützer, die von RWE den Ort Lützerath am liebsten oder da so die Gegend da, wo die gerade am Baggern sind, das einfach kaufen wollen von denen. Die haben sich vorgestellt, sie könnten da, ich glaube, irgendwie 1,5 Hektar, 1,5 Quadratkilometer kaufen für 1,5 Millionen. Damit wollen sie jetzt an RWE rantreten. Also zuerst haben sie eine Pressekonferenz gemacht, dann wollen sie an die RWE rantreten und dann wollen sie das Geld einsammeln. Und da habe ich gedacht, okay, viel weiter brauche ich nicht lesen. Ne? Ja, kommt vielleicht nochmal irgendwann was, aber ich nehme an, eher nicht. Ne? Warte, War warte, eine Pressekonferenz, um mehr und nichts. was ist der Plan? Ja, sie wollen das Sie wollen Land dann die Firma abkaufen. Und einfach das, zumachen. ja, genau, dass man da nicht mehr weiter baggern kann. Also 1,5 Millionen Ah, Euro okay. im Prinzip für ja, so ein bisschen Erde. In einer relativ uninteressanten Gegend. Gut, man kann auch mal Glück haben, dass das irgendwann zu Bauland wird oder so, aber ne? Schon eine schräge Idee. Also der Versuch an sich, ja, okay, es ist wenigstens eine Idee dahinter, aber auch ohne ein Pfennig Kohle irgendwie an die Öffentlichkeit direkt zu gehen mit einer Pressekonferenz. Da kannst du nur einen Scheibenwischer zeigen eigentlich, ne? Ja, putzig auf jeden Fall. Ne, finde ich auch. Hier, ja, erstmal 10 Euro, machen wir was. Ah, ich sammle mal 100 Millionen ein. Und weiter geht's in unserem Energieschwerpunkt. Ja, habe auch ich mitgebracht. Das ist ein relativ langes Interview, aber ich fasse es mal kurz zusammen. Nämlich, dass hier heißt es ja, dass der Ausbau von Windkraft in Mecklenburg-Vorpommern verhindert wird. Ja, und das ist so ein Bürokratenproblem, beziehungsweise ein Genehmigungsproblem. Und in Mecklenburg-Vorpommern genehmigt man wohl nicht ganz so gerne. Und wenn man nicht so gerne genehmigt, dann kann man ganz gut an so einem Amt so ein bisschen auf Bummelstreik schalten. Ne? Also da passiert irgendwie nicht viel bei den Anträgen. Die schleppen sich so hin, Mitarbeiter machen krank oder so. Deswegen passiert da in Mecklenburg-Vorpommern nicht so viel. Ich glaube, in anderen Ländern ist es ein bisschen besser. Aber im Vergleich zu dem Terminal vor Rügen, diesem komischen Gasterminal, den sie da gebaut haben, der Vergleich wird hier aufgemacht in dem Artikel, ist es natürlich schon sehr lange, wenn man 5 Jahre braucht für ein Windrad und 1,5 oder 2 Jahre für so ein riesen Terminal. Nur, beziehungsweise das in der Zeit dann auch aus dem Kreuz drücken kann, dann ist das schon ein ziemlich komischer Unterschied. Ja, aber es hat halt auch mit der Wichtigkeit zu tun. Gegen die Windräder rächt sich immer mehr Widerstand, habe ich den Eindruck. Ne? Aus vielen Gründen. Ja, unter anderem, weil die nämlich einfach so stehen bleiben gegebenenfalls, wenn die Denkmalschutzbehörden sich dazu entscheiden, welche von den Windrädern unter Denkmalschutz zu stellen, wie das hier passiert ist in dem einen Ort, ich weiß nicht, wo es ist. Das sind 2 ältere Windräder, die sind noch nicht so hoch, die sind nur 40, 50 Meter hoch, also noch weniger, 36, glaube ich. Und die sind jetzt tatsächlich unter Denkmalschutz gestellt worden. Allein, weil es irgendwie die ersten waren in der Gegend. Und ja, das sind eben beispielhafte Immobilien sozusagen, die für die Entwicklung des Landes stehen. Muss ich so sehen. Es ging aber nicht darum, den Leuten, die das besitzen, den Rückbau zu ersparen. Was natürlich aber schon erfreulich war für die, dass sie das nicht bezahlen müssen. Ne? Ja, sondern um die erhaltenswerte Bausubstanz angeblich. Ja. Wenn das Beispiel Schule macht, dann haben wir wahrscheinlich demnächst tatsächlich überall kaputte Windräder im Land stehen. Und dann weißt du nicht mehr genau, ob das jetzt nicht läuft, weil es kaputt ist oder weil es vielleicht noch nicht die Leitung ausgebaut wurde oder so. Ja. Ja, aber könnte man nicht... Die Dinger sowieso, da muss man echt nicht noch auf Erfahrung stehen lassen, finde ich. Man könnte doch alle von diesen Installationen einfach stehen lassen. Als Erinnerung an die heldenhaften grünen... Ja, genau. So in der Art, ja, die Windmühlen stehen ja auch noch zum Teil. Die sind auch alle unter Denkmalschutz in Holland. Die Hollandse. Unmöglich. Hey, nochmal ein Artikel von mir. In China arbeiten sie auch im Diesel, würde ich sagen. Und da haben sie halt einen sehr guten Erfolg erzielt, nämlich den besten Wirkungsgrad, den es bisher bei einem Diesel gab. Und zwar waren das 53,09%, heißt es hier. Und zwar ist das ein, wie war das denn nochmal, ein Heizwert oder so, glaube ich. Also Weltrekord auf effizientesten Diesel, Wirkungsgrad, ja. Okay. Nur nicht heizwert, okay. Einfach so effizient. Ja, schön. Fand ich auf jeden Fall ganz gut. Nur wollte ich mal zeigen, das ist der Stand der Technik bei Diesel. Ich weiß nicht genau, bei den Solarzellen zum Beispiel ist man, glaube ich, so bei 17-20%. Und bei den Windrädern weiß ich es nicht, ehrlich gesagt, wie da die Ausbeute ist. Mal so als Vergleich. Aber der Diesel scheint nicht ganz tot und auch nicht in China, ne? Ist ja auch nicht ganz tot. Der chinesische Motorenhersteller Weichai Power stellte diesen Rekord jetzt auf. Yeah, China! Oh, ich glaube, der war von Chris. Ne? Das war ich, glaube ich, nicht, aber ich kann mir nicht. Hier bedankt sich Karl Lauterbach für die herausragende Arbeit von Alena Buchs. Vom Ethikrat, weil die ist ja jetzt leider nicht mehr dabei. Dreimal dabei, nicht wieder wählen. Warum verstellt er mir hier ständig die Lautstärke? Ist zum Mäusemelken. Die Kompetenz und der Mut von Alena Buchs, soll das wahrscheinlich heißen, haben sowohl den Ethikrat als auch den Corona-Expertenrat massiv bereichert. Davon hat Deutschland immer wieder profitiert. Eine Zusammenarbeit war auch für mich immer eine Ehre und Freude. Pekalatan. Es war mir tiefe Ehre, Pflicht und große Freude, hat gesagt Alena Büchs auch noch. Man überhäuft man sich aber gegenseitig mit Erbekundungen. Ne? Dank den tollen Kolleginnen und Kollegen. Nicht der tollen Kolleginnen und Kollegen. Ich hatte leider den Hinweis, das in der richtigen Stimme zu lesen, zu spät gesehen. Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis und auch an Alena. Ja, ich weiß nicht, der Ethikrat, der hat sich während Corona nicht mit Ruhm bekleckert, also. Ja, die haben schön den Orwellschen Legierer gespielt, oder? Ja. Fand ich doch teilweise so. Überlegen jetzt mal, warum Impfpflicht irgendwie ethisch ist, so. Das war schon irgendwie ganz schnell herbeigeschwurbelt, die Begründung, die sie da rausgehauen haben. Ja. Dich jedenfalls, ja. Ethics. Bring mal lieber Ethics in Journalism, ey. Das wird schon reichen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ne? Mal so. Ja, wovon träumst du nachts, Mammon? Von den guten und schönen und wahren. Natürlich. Alina, die rote Büchs. Leadership, Six Studies in World Strategy. Henry Kissinger, der war mal Außenminister von den USA und er hat bei der Öffnung von China mitgemacht, ein großer politischer Move im Kalten Krieg, dass man die Sowjetunion und China auseinandergebracht hat. Und er hat hier also sechs Leader vorgestellt, also sechs verschiedene. Da war Thatcher war dabei, Adenauer war dabei, Lee Kuan Yew von Hongkong. Und das Buch hat mir sehr gefallen, auch wenn ich so ein bisschen den Vibe hatte, dass halt die Great Man, der Great Theory of Man, also dass halt eine alleinige Person irgendwie das ganze Schicksal von Nationen bestimmt, so raufbeschworen wird und ich zwar Respekt vor inkompetenten und kompetenten Anführern habe, aber in meinen Augen halt das Staatswesen an sich auch meistens relativ abgekoppelt von dem jeweiligen Anführer stattfindet. Und deswegen hat mir das Buch so ein bisschen mit Bauchschmerzen gefallen, aber Henry Kissinger ist ein kluger Mann. Man kann jetzt sagen, der war ein Teufel und seine Politik war furchtbar, dafür bin ich offen, aber die Bücher, die er zu Geopolitik geschrieben hat, auch World Order, die sollte man schon kennen. Also, weil die halt auch einfach tonangebend sind und den Standpunkt der Debatte in der internationalen Politik, in den International Relations halt ziemlich gut wiedergibt. Also, das kann ich mir vorstellen. Da war ja echt so sehr, sehr lange drin, ne? In diesen ganzen Zirkeln. Und ja, egal auf wer an der Macht war, er war immer dabei sozusagen. Ne? Und er hat zu Recht irgendwie auch, weil er wahrscheinlich eine Stimme war, die man immer fragen konnte nach irgendwas. Ja, genau. Was gepasst hat, hat man da vielleicht doch einen Inhalt gekriegt, irgendwie der. Ja. Und das Buch ist halt auch einfach auf hohem Niveau geschrieben. Das merkst du einfach. Ich lese viel und dann lese ich auch öfters mal ein bisschen Schund. Und das Buch sticht halt dafür hervor, dass es einfach gut geschrieben ist und angenehm ist zu lesen. Also. Hat nicht umsonst 2000 Bewertungen. Also. Henry Kissinger. Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können. Da gab es scheinbar zwei Monate nach dem Krieg ein Dokument, wo sich Ukraine und Russland irgendwie aneinander gekommen sind. Also wo es wieder danach aussah, dass sie vielleicht den Krieg in kurzer Zeit beenden können und man hat ja halt über dieses Dokument geschrieben und ich meine, das ist auch relativ wichtig, aber Realität sieht halt am Ende anders aus und dann irgendwie in den Nachrichten halt damit winken, so man hätte Fahrradkette in der Vergangenheit irgendwas machen können, ist zwar eine schöne Spekulation, aber halt auch wieder so unsaglich nichts sagen, weil Realität sieht halt einfach anders aus. Und ja, es gibt viele Dokumente, die die Geschichte hätten beeinflussen können. Und irgendwie da hinterher zu trauern, bringt halt auch nichts. Also ich meine halt, dass so eine Annäherung zwischen zwei Staaten auch im Kriegsfall, das ist ja immer passiert, also bei allen Staaten. Das ist ja nie so, dass die Kommunikation komplett eingeschränkt wird. Und da gibt es in jedem Krieg solche Dokumente. Und ich weiß dann irgendwie nicht so genau, was dann eigentlich der Nachrichtenwert davon ist. So hätte verhindert werden können. Okay, ja gut, wurde aber nicht. Also ja, überdies verzichtete Kiew darauf, Militärübungen mit ausländischen Beteiligungen abzuhalten und sich an jeglichen militärischen Auseinandersetzungen zu beteiligen. Eine EU-Mitgliedschaft Kiews stand laut Artikel 3 des Dokuments aber ausdrücklich nichts im Wege. Also Ukraine hätte halt sich zur Neutralität verpflichten müssen. Demnach ist der damalige britische Premierminister Boris Johnson am 9. April nach Kiew gereist und habe gesagt, dass London nichts mit Putin unterschreiben würde und die Ukraine in die Kämpfe fortsetzen solle. Zwar wies Johnson dies, scheinbar waren die Briten das Zünglein an der Waage, dass man sich nicht doch geeinigt hat. Wo ich dann, weiß auch nicht, Großbritannien als Kriegstreiber, das kennen wir ja alle, aber ja, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ich fand den Artikel wichtig, aber ich habe mich dabei verloren gefühlt. Also es sind halt unsere Ostgebiete, unser Proxykrieg einfach, keine Ahnung. Ja. Unsere Ostgebiete? Ja, das Imperium der Demokratie unter Leitung der USA möchte sich natürlich ausdehnen und die anderen Blöcke, die wollen uns natürlich eindämmen. Und scheint so, ne? Und im Endeffekt ist jeder Krieg eigentlich nur die Verbreitung eines gewissen Lebensstandards, also wie man zu leben hat. Und wir wollen halt Freiheit und die wird halt leider in der Ukraine verteidigt und dafür müssen wir kämpfen. Also. Was war das denn? Eine Bombe. Wo die Intifada ran hochkommt. Jetzt geht's aber los. Genau. Auch wieder was vom Chris. Wer hätte es gedacht, wenn es um Hannover geht? Die Gruppe, die seit Monaten in Hannover die Pro-Palästina-Demos organisiert, hat sich den neuen Namen Intifada Hannover gegeben. Leute, irgendwie wird das hier nichts mit meinem Mikro. Ich habe keine Ahnung, was das Ding macht. Hört ihr das auch? Also ja, der schaltet das irgendwie runter, wenn du zu laut bist. Und schaltet ja, aber ich wüsste nicht, wo das steckt. Ich weiß nicht, das ist Software, die machst du automatisch, denk mal. Das habe ich ja sonst nicht. Ich habe ja sonst nur den OBS nicht dazwischen. Aber im OBS habe ich mich schon blöd gesucht. Da finde ich keine Einstellung dafür. Rauschfilter oder so hätte ich vielleicht noch mal, aber ja, ist es halt nicht, ne? Normalerweise liegt es am Browser, kenne ich jedenfalls so. Das Problem war jetzt bei mir damals auch so ähnlich. Ja. Also einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Einmal Chris nicht da, sofort die Hölle los. Ja, ich kann mich erinnern, das war dann immer so, dass ich das irgendwie manuell hochgestellt habe und dann, wenn ich nicht direkt was gesagt habe, dann ist es auch direkt wieder runtergegangen auf die Hälfte oder so. Das ja, nur wo ist die Funktion? Wo du den Arsch habt. Ne? Da musst du einstellen. Möglichst gleiche Lautstärke sprechen und möglichst gleichen Abstand einhalten zum Mikrofon, dann können sie uns funktionieren oder so. Ja, vielleicht sowas. Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich näher rangehe, wird das besser oder so. Keine Ahnung. Ja, würde ich zum Beispiel sagen, dass du einfach, wenn du näher dran bist, leiser sprechen kannst wahrscheinlich. Also diese Gruppe hier, nee, der stellt mich dann nur noch leiser, verdammt. Nicht schlecht. Oh Mann. Ja, es ist Automatic Gain Control, ist eine echt furchtbare Funktion. Ich verstehe das auch nicht, ey. Also, was benutzt du für Browser, wenn ich fragen darf? Ich benutze hier OBS und einen. Ja, und das geht direkt in OBS. Keine Ahnung. Verdammt, okay. Das tut mir wirklich leid. Stimmt auch wieder. Die Probleme hatte ich nicht beim Testen. Super. Ja, das ist der Verfassungsschutz, der uns sabotiert. Das hat der Heiko Maaßen veranlasst, da bin ich mir sicher. Wir tun einfach mal so, als wäre nichts, würde ich sagen. Die Zuschauer können sich ja dann beschweren. In den Kommentaren oder so. Hass bitte in die Kommentare. David Speyer, die Gruppe, die seit Monaten in Hannover die Pro-Palästina-Demos organisiert, hat sich einen neuen Namen, Intifada Hannover, gegeben. Bereits am Wochenende fielen deren Aktivisten in Wolfsburg mit der Parole From the River to the Sea auf. Salam, wir sind Intifada Hannover. Seit 7 Monaten organisieren wir Märsche, Kundgebungen und verschiedene Aktionen für Palästina in Hannover. Aber jetzt könnt ihr alle Infos zu Palästina-Demos und Aktionen in Hannover auf unserem neuen Account sehen. Folgt uns, teilt uns. Jo. Ja, verfolgen, das machen bestimmt schon welche. Teilen, weiß ich nicht. Wofür braucht man in Hannover eine Intifada? Ja, ich weiß auch nicht. Also. Was hat das da verloren? Ist das Vorbereitung oder was für den Kalifatstaat? Das Woke-Phänomen. Was ist bei der Gwup? Gwup? Gwup? Ich habe das nicht mitgebracht, glaube ich. Ich habe mich da extra von ferngehalten von dem Thema. Du machst das Vogue-Phänomen. Ach, das war ich. Ach so, ach Gott. Oh, oh. Das Vogue-Phänomen, Tim Hüblers Taktik der Brunnenvergiftung. Am 11.05. werden im Rahmen der Skepticon 2024 in Augsburg Neuwahlen der gesamten Vorstandes der GWUP stattfinden. Da gibt es nämlich im Vorstand Probleme, die wollen den Meinungskorridor einschränken und nur noch Themen halt aufgreifen, die eben nicht Woke oder Critical Studies angreifen, weil das als Neurechts gedeutet wird, beziehungsweise rechtsextremistisch. Und ja, also ein neuer Wertekompass für unser GWUP gegen Team Hümmler. Mit ihrem Motto treffen Sebastiani und seine Mitstreiter den Nagel auf den Kopf. Im international hoch angesehenen Skeptical Inquirer werden in einem ausführlichen Artikel vom 25.04.24 Tim Hümmlers Manipulationstaktiken klar benannt und dann ausführlich kommentiert. Die Eskalation wurde meiner Meinung nach im Wesentlichen durch bestimmte Framing-Techniken verursacht. Hümmler und seine Mitstreiter bezeichneten ihre Gegner wiederholt als Alt-Right, ultrakonservativ oder ähnlich. Dies wurde als Versuch interpretiert, jeden, der sich öffentlich gegen Critical Studies wendet, mit rechter Ideologie in Verbindung zu bringen, auch wenn es sich eindeutig nicht mit dieser Ideologie identifiziert. Ja gut, ich wurde damit auch in Verbindung gebracht und ich bin jetzt nicht ultrakonservativ. Ich bin immer erst für die Freiheit und danach für die Tradition. Ja, der Reitschuster sagt ja, es ist ein Trick vom KGB oder so, dass man alles als für rechts bezeichnen, was man weghaben will oder so. Ja, es ist halt keine Debatte. So, du gehst nicht auf die Punkte ein, wo die Critical X Studies, Critical Studies irgendwie dann diskutiert werden, sondern du gehst halt vorweg und bezeichnest halt die Leute einfach als Faschisten oder Holocaust-Leugner und schwimmst dann in der Blase der selbstgerechten Meinungskorridor-Verkürzung, während du eigentlich diesem Thema mehr Macht einräumst, wie es haben sollte. Weil so thematisierst du das ja, weil die Leute sich immer wieder darüber unterhalten werden. Und wenn du es einfach zulassen würdest, dann würde da nicht so viel debattiert werden. Also ich weiß auch nicht. Es ist halt irgendwie schade, dass halt so ein Verein wie die GWUP nicht in der Lage ist, außer jetzt Globuli zu kritisieren, also Homöopathie, wo ja schon fast jeder halt die Kritikpunkte im Kopf hat, der sich damit auskennt. Also es ist weit verbreitet und dann anstatt, dass man sich ein anderes Feld aufmacht, wie zum Beispiel Sozialismus oder Marxismus, was ja nachgewiesener Humbug ist und nicht funktioniert, dass man bei solchen Sachen sich dann halt zurückhält. Natürlich tut man sich ein Stück weit politisch positionieren, wenn man dann die Vogue-Sachen aufgreift. Und natürlich werden ultrakonservative Menschen das gut finden. Aber der Punkt ist ja auch, dass die Critical Studies eben einen Haufen Probleme erzeugen und deren Ideologie seit ungefähr einem Jahrzehnt langsam in die großen Zeitungen runtertröpfelt. Und sich deren aufgeladenen ideologischen Schlagwörter halt überall verbreiten. Und einfach dieser Rassenmarxismus, der halt von den Critical Studies ausgeht, halt einfach eine hässliche Ideologie ist, alles durch Rassenlinse zu sehen und halt auch die Weißen als Oberbösewichte ausmacht. Also, Ich meine, wir sehen ja, was an den Unis mit den Juden, die werden jetzt auch plötzlich als ähnlich wie weiß gelesen und sind jetzt plötzlich der böse Feind. Also, wenn du noch ein bisschen runterscrollst, dann kann ich weiterlesen, Maus. Absurd und unappetitlich. Ich war allerdings nicht der Erste, der von Team Hümmler in die rechtsextreme Ecke gestellt werden sollte. Und nicht der Letzte. Nickel, Mukherjee und Sinan Kurtulus waren ZB vor mir dran. Ja, die wurden in die rechte Ecke gestellt, weil sie einen Kommentar von mir vorgelesen haben, wo ich Kulturmarxismus geschrieben habe. Da ist die Grenze überschritten. Ja, also die haben es ja nicht mal mehr selber gebraucht, den Begriff, sondern nur einen Kommentar von mir vorgelesen. Ja, das kommt dann so zurück sozusagen. Das habe ich an anderen Stellen auch den Eindruck, dass das so zurückkommt. Das heißt, man beschreibt das Rechte oder Rechtsextreme mit zwei, drei Eigenschaften und wenn dann irgendwie drei Eigenschaften aufeinandertreffen, dann hat man plötzlich angeblich einen Rechten vor sich. Ja, genau. Dieser Rückschluss ist ja gar nicht möglich im Prinzip, aber das fließt jetzt auch so langsam ein. Also wenn du eben eine Gruppe hast, wozu erwachsene Männer drin sind, die weiß sind sozusagen, dann kannst du davon ausgehen, dass die über kurz oder lang irgendwie als rechts verschrien werden. Egal, wie die sich äußern. So. Zum Beispiel vor mir dran. Dann kam ein an den Haaren herbeigezogener Antisemitismus-Vorwurf gegen Edzard Ernst. Und aktuell versuchen sie diese Unappetitlichkeit bei André Sebastiani. Es sind halt Rufmordkampagnen einfach. Also Sebastiani ist Beisitzer im Landesvorstand der SPD Bremen. Genau diese ist bekanntlich bundesweit als Alt-Right und für ihre Nähe zu rechtsextremen Ansichten berüchtigt. Team Hümmler wieder einmal in Hochform. Mein Rat an die definierten Team Hümmler einfach auslachen. Ja, ich weiß auch nicht. Also einfach nur der Vorwurf, dass du halt rechtsextrem bist, ist halt in Deutschland schon eine richtig heftige Anschuldigung. Das wäre in den USA oder in Kanada oder in Australien jetzt nicht so schlimm, aber in Deutschland wiegt es einfach schwerer. Ich weiß nicht, ob man das einfach so weglachen kann. Also mein Rat an Team Hümmler, weiter so, bis auch noch die naivsten Mitglieder der GEWOB erkannt haben, wie wichtig ein neuer Wertekompass tatsächlich ist. Wie funktioniert diese Manipulationstaktik? Der Vorwurf des Rechtsextremismus wiegt in unserer Gesellschaft berechtigterweise sehr schwer, aufgrund unserer Vergangenheit noch schwerer als in einigen anderen Ländern. Oh, Mars ist disconnected. Sind wir noch live? Ich sehe den Artikel nicht mehr. Oh, hallo, hallo, hallo. Wir haben leider etwas technische Schwierigkeiten. Ah, jetzt geht's wieder. Kannst du noch ein bisschen runterscrollen, Mars? Erstens soll die als rechtsextrem verleumdende Person so über den Vorwurf erschrecken, dass sie sich dagegen verteidigt. Leider klappt das gerade bei den anständigen Menschen sehr oft. Damit ist man aber schon in der Falle der Manipulatoren getappt. Man geht in die Defensive, akzeptiert deren Vorwurf als legitimen Diskussionspunkt und erkennt damit implizit die Rolle der Trickser als Ankläger an, denen es angeblich um moralische Integrität geht. Anders ausgedrückt, der Vorwurf soll die Debatte gleich mit einem Machtgefälle beginnen lassen. Die selbsternannten Hüter der Moral posieren als aufrechte Ankläger, die dubiosen Rechtsextremismusverdächtigen befinden sich in der Verteidigung. Zweitens soll mit dieser Diffamierung eine Abschreckungswirkung erzielt werden. Andere Personen sollen Angst bekommen. Die fragliche Meinung in unserem konkreten GEWOB-Fall geht es um Kritik am Woke-Phänomen bzw. den Critical Studies zu vertreten und zu verteidigen. Auch das funktioniert leider viel zu oft. Es ist nicht jedermanns Sache, unter derart von Aggressionen und Unehrlichkeit geprägten Rahmenbedingungen in eine emotional aufgeladene Debatte einzugreifen, beziehungsweise sich nicht daraus zurückzuziehen. So wirkt dieser altbekannte Trick der Brunnenvergiftung im Sinne der Cancel Culture. Drittens soll mit dieser Diffamierung ganz allgemein der Preis für eine Ausübung des Grundrechts auf Meinungs- und Redefreiheit in die Höhe getrieben werden. Die Trickser machen zum einen klar, dass es sehr viel Zeit, Energie und Aufwand erfordert, sich mit ihnen anzulegen. Zum anderen erhöhen sie das Risiko aus der Debatte mit ihnen, besser gegen sie, nur mit stark beschädigten Ruf und beschmutzten Namen herauszukommen. Kannst du noch ein bisschen scrollen, Mars? Zum anderen erhöhen sie das Risiko, aus der Debatte mit ihnen, also nur mit beschädigtem Ruf, herauszukommen. Dabei spielen das Internet und die unsozialen Medien den Manipulatoren leider in die Hände. Der Slogan aus Team Hümmlers Wahlprogramm: wissenschaftlich skeptisch menschlich. Wie gesagt, einfach auslachen. Ja, sehr guter Artikel und es ist halt beschämend. Also das Spannende an dem GWUP-Fall hier ist einfach, dass von allen Gruppen, die eigentlich nicht so einem Spiel zum Opfer fallen sollten, ist es halt gerade die GWUP mit ihrer Art, wie sie mit Erkenntnistheorie und wissenschaftlichen Beirat und wie sie eben aufgestellt ist. Also, dass sowas gerade bei denen vorkommt, ist halt mega peinlich oder halt mega traurig oder halt auch einfach eine Erinnerung daran, dass wir Menschen weniger rational sind, wie es einfach, wie man gerne behauptet. Und gerade wenn sich Gruppen treffen, um besonders rational zu sein, dass dann dort sowas zustande kommt, ist halt irgendwie, man loves. Also, ich meine, die Leute, die kennen sich doch auch teilweise seit Jahren oder so, dass man dann nicht mal einfach mal davon ausgehen kann, dass wenn der andere vielleicht sich in der Wortwahl mal vergreift, dass er dann nicht direkt ein rechtes Gedankengut unterstützt oder dass er direkt nicht ein direkten Rechtsextremer ist. Das gehört zur Umgangsform, dass man sowas nicht macht, dass man sich mit solchen Unterstellungen nicht um sich wirft, unreflektiert sozusagen. Ja? Obwohl da dann auch mal heißt, dass die am reflektiertesten sind, davon mal abgesehen. Also es ist einfach eine schräge Unterstellung, die man dann Leuten antut, die man eigentlich gut kennt, wo man es eigentlich besser wissen müsste und vielleicht mal lieber nachfragen sollte, wie es denn gemeint ist oder sowas. Nee, da wird dann einfach pauschal eben abgekanzelt. Das ist das Problem, sehe ich so. Und was ich halt auch sagen muss, wenn du dir jetzt zum Beispiel, die Geisterheiler-Szene anguckst und dann da irgendeinen Geisterheiler hast und dann dort erstmal recherchieren musst, wo trifft er sich, welchen Verein macht er, was verkauft er, welche Behauptungen stellt er auf und dann dazu halt Content zu machen, zu warnen, guck mal hier, der sagt, mit Handauflegungen kannst du deinen Krebs heilen, tralalalala. Das ist ja Arbeit, da musst du ja was machen. Aber wenn du einfach nur die bisherige geleistete Arbeit von anderen Menschen anguckst und dann sagst, guck mal, du hast Wort XY benutzt oder du hast einen Themenkomplex aufgegriffen, den wir nicht haben wollen, dann leistest du nichts, du erstellst keinen Content und du tust einfach nur das Sagbare einschränken, was man an Content liefern kann. Und das ist halt einfach nur traurig. Also, weil die Einschätzung so, das kann ja nicht gut ankommen, ne? Es ist eine maximal eine destruktive Strategie einfach. Also. Und aber bei Linken sehr gerne verbreitet. Also. So, ich muss das hier mal testen. Nö, der verstellt sich immer noch. Vielen Dank. Ich habe jetzt den Browser gewechselt. Oh Gott. Danke, Motorradfahrer. Ja, das haben wir aber gut gehört jetzt. Psyram Leaks. Hier ist nochmal von Psyram Blog. Psyram kann man so ähnlich wie GWUP anschauen. Die beleuchten halt die alternative Szene und wenn du halt anfängst, dein Cloudbuster zu verkaufen, dann meckern sie halt rum. Und Psyram, ich mag die eigentlich ziemlich, kenne die schon seit Ewigkeiten und habe da immer ganz gern, anstatt halt Fernsehen zu gucken, einfach in der alternativen Szene mir irgendwelche Leute angeguckt und dann bei Psyram nachgelesen, warum das halt Humbug ist. Das hat mir in der Jugend einfach Spaß gemacht. Und denen liegt halt hier auch die Protokollführung vom GWUP vor. Und da haben sie ja einige Zitate, also die sollte man dann als Hausaufgabe, wenn es euch näher interessiert, könnt ihr die nachlesen. Und da geht halt ganz klar drauf hervor, wie man halt A, das nicht richtig protokollieren möchte und dann B, dazu gezwungen wird und dann manche Protokolle auch irgendwie problematisch sind, weil sie zu viele Details enthalten und wie man den wissenschaftlichen Beirat irgendwie versucht, die Themenwahl abzuändern und es ist halt eine ziemliche Shitshow. Also, wenn euch der vorangegangene Artikel gefallen hat, könnt ihr hier nochmal im Detail drauf eingehen, wie das bei der GWUP vonstatten gelaufen ist. Also, rein vom Gefühl her würde ich sagen, im Verein könnten so ein paar weniger Wichtigtuer könnte dem ganz gut tun. Ja. Die sind schon alle ziemlich voll. So. Ist auch nicht mehr hilfreich. Ja, aber ich würde fast sagen, im Internet nehmen sich alle für zu voll. Ja, fast alle, ja. Weil es verkauft sich einfach gut, wenn du selbstsicher auftrittst. Content-Marktes. Also, am besten ja, sicher, und wenn man 12 ist oder 14, dann will man auch nicht jedes Mal verlieren, ne? Ist auch klar. Ja, genau. Da braucht man eher Erfolgserlebnisse. Ja. So nur mit Gewalt, genau. Also es gibt eine Hoffnung, dass die Group sich nicht auflöst, meinst du, ja? Ja. Die werden sich nicht auflösen, aber es ist halt interessant, wie der Grabenkampf in drin, der ja, Mini-Bürgerkrieg, ne, ausläuft. Also. Ja, ich habe mal hier die Werbung mitgebracht, die in der Woche so rumging. Hier heißt es Schluss mit der Sabotage von Queerpolitik. Und man denkt noch, habt ihr nicht gerade ein Gesetz durchbekommen oder so? Gesellschaftlichen Backlash. Die Akzeptanzwerte zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sinken erstmals seit Jahrzehnten, heißt es. Wie kommt das bloß? Ich verstehe es nicht. Hinzu kommen die letzten Wahlerfolge der AfD, die sich angeblich so schlimm dagegen stellt, obwohl sie doch eine selber queere Person in ihrem Vorstand hat. Hinzu kommen die letzten Wahlen von der AfD, die sich wiederholt mit queerfeindlichen rechtsextremen Parolen positionieren würde, heißt es hier. Diese Entwicklungen machen Angst. Ja, und das ist ja die Werbung, ne? Propaganda. Und ich weiß nicht, wer denen Geld gibt, aber die kriegen das auch nicht umsonst, denke ich mal, bei YouTube. Sondern bei YouTube hatte ich das angeklickt, weil mir das direkt ins Auge sprang. Vor knapp 2 Jahren haben SPD, Grüne und FDP mit ihrem Koalitionsvertrag den lesbisch, schwulen und bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen, queeren, asexuellen und all den anderen Buchstabenmenschen einen queerpolitischen Aufbruch versprochen. Ja, haben sie doch auch eigentlich auch gemacht oder versucht. Der Stand der Dinge, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja gut, kann ich ja dann auch sagen, wenn es so ist. Was das Gesetz angeht, ganz durch ist es ja auch noch nicht. Die Regierung hat aber bisher bei den zentralen Punkten nicht geliefert, heißt es hier, vorwurfsvoll, was sie allerdings im Koalitionsvertrag versprochen hat. Ja, manchmal kriegt man eben nach der Wahl nicht, was vor der Wahl versprochen wurde, ne? Auch nichts Neues eigentlich. Das betrifft vor allem die trans-, inter- und nicht-binäre Personen dringend notwendige Einführung des diskriminierungsfreien Selbstbestimmungsgesetzes, genau. Zwar will die Regierung den entwürdigenden Gutachtungszwang ein längst überfälliges Ende bereiten, jedoch liest sich der Gesetzentwurf für ein Misstrauensbekenntnis gegen Transpersonen. Ja, da sind die ganzen Hinweise drin, welche Behörden, welche Polizeistellen und so weiter alles informiert werden müssen. Das liest sich natürlich ein bisschen misstrauisch, ne? Aber andersrum wäre es auch ein bisschen zu glaubwürdig und zu glaubwürdig, wie soll man sagen, zu nicht glaubwürdig ist falsch, zu gläubig eben, so leichtgläubig so. Das soll ja auch nicht sein. Ja, also ich finde es alleine schon krass, was für ein Aufriss die machen können mit ihrem komischen Thema, dass da offensichtlich so viel Geld vorhanden ist, dass man da wochenlange YouTube-Kampagnen fahren kann. Mir ist das mehrfach begegnet, jedes Teil. Ja, das Gesetz, dann haben sie noch enttäuschend und schmerzhaft in der Bearbeitung, das ist der Bearbeitungsstand, heißt es, über der längst überfälligen Reform des Familien- und Abstammungsrechts und der diskriminierungsfreien Förderung reproduktiver Maßnahmen. Hier liegen nicht einmal Eckpunktpapiere vor, ja. Ich bin da ganz froh darum, dass sie das nicht gemacht haben, weil es wäre sicher nichts Positives rausgekommen. Oder nicht für die meisten Leute eben eher nicht. Vielleicht für die hier schon. Aber wie gesagt, gepampert mit Geld werden sie doch offensichtlich. Sonst würden sie doch nicht solche Aktionen hier starten können. Eine große, bunte, queerpolitische Kampagne. Und ja, ich denke mal, dass da viel Geld, wahrscheinlich Geld vom Staat drin ist. Und wenn der Staat dann seine eigenen Sachen so pusht, ist das auch nicht gerade glaubwürdigkeitsfördernd, sagen wir mal so, ne? Meiner Meinung nach. Schmerzhaft und enttäuschend war das für alles. Die hauen sich da 2 Jahre ins Rein, damit sie irgendwas geregelt kriegen, in dem komischen Selbstbestimmungsgesetz. Aber es war alles nur schmerzhaft und enttäuschend, ne? Es ist wie so ein bisschen wie bei den Feministen. Du kannst da machen, was du willst. Du wirst die Leute nicht befriedigt bekommen. Ne? Ganz einfach. Sind ja viele verschiedene. Ja, aber die sind jetzt trotzdem wieder unzufrieden mit dem Gesetz. Oder wie? Warum denn? Ja, ja, das Gesetz ist ja noch nicht ganz durch. Ich denke mal, dass sie die Kampagne kurz vor der Abstimmung oder sowas gestartet haben. Weiß ich nicht genau. Dass sie da so meckern können. Eigentlich ist das nicht mehr nötig, sehe ich genauso. Sie haben ja versucht, das durchzuboxen und so und sind dabei. Und ja, gut, Ding will Weile haben. Bevor man dann so Sachen sagt wie, wir sind so böse enttäuscht, kann man vielleicht mal lieber gucken, was denn gerade die Sache ist. Also ganz aktuell scheint es nicht zu sein, mindestens das ist ein bisschen doof, stimmt schon. Aber das Gesetz ist auch noch nicht durch eben. Nicht wirklich. Ein Logbuch geschrieben? Not me. Ja. Abel, machst du's? Nee, von mir ist es auch nicht. Aber kannst das du denn... ist vom Chris. Achso. Die Esther Bock wird die Autorin von dem Vogue-Buch, die äußert sich hier. Psychologin, Psychologin war es, glaube ich, ne? War das die? Kannst du den Kommentar ganz aufklappen? Geht das? Muss ich gucken. Dann lese ich den vor. Ja. Durch mein Vogue-Buch versuchen viele Menschen, 95% Männer, Kontakt mit mir aufzunehmen. Sie denken, sie erhalten selbstverständlich von mir eine Antwort auf Privatnachrichten auch innerhalb von 24 Stunden. Wenn nicht, sind sie in ihrem Ego gekränkt und hauen aus dem Nichts plötzlich eine Abwertung heraus. Nur weil du nicht reagiert hast und du denkst dir, ey, vor 24 Stunden fandest du mich und mein Buch, was eigentlich noch nett. Und jetzt suchst du zwanghaft irgendwas, um mich abzuwerten. Immer dieselbe Platte mit männlichen, narzisstischen Egos, es nervt. Auch seit 2 Monaten dabei, sexuelle Belästigung. Normalerweise schweige ich über all das, aber musste jetzt auch einfach mal raus. Disclaimer, die meisten, die Verbindungen zu mir suchen, sind glücklicherweise so nicht und nett. Und an der Stelle nochmal, ich habe leider meistens keine Zeit für Austausch in Privatnachrichten und niemand hat einen Anspruch darauf, kommt damit klar. Ja, das ist ein bisschen komisch, wo dieser Anspruch herkommt bei einigen Leuten, ne? Das meinen sie, es müsste auf ihr Geäußertes reagiert werden oder so. Manche Leute glauben auch, sie müssten gesiezt werden im Internet oder so, wenn sie das wollten. Das kann man leider nicht verlangen, ne? Aber dass jemand auf Twitter irgendwie einem Autor nachsteigt und dann sagt, jetzt musst du mir aber antworten, weil ich habe dein Buch gekauft. Da kriege ich so leichte Stephen King-Vibes bei. Stalker-mäßig, ja, meinst du? Ja, du hast den Anspruch einfach nicht. Naja, hat schon was Stalker-mäßiges. Na, ein bisschen zurückhalten lassen. Das ist schon besser. Wobei ich halt aber auch sagen muss, Internet ist immer dasselbe. Also wenn du große Aufmerksamkeit erreichst, erreicht dich halt auch negative Kommunikation. Also halt dysfunktionale Kommunikation, weil halt einfach, es gibt halt genügend Menschen, die halt nicht so normal sind einfach. Und das ist ja, vielleicht kann man es auch technisch umgehen, dass man eine automatisierte Antwort schickt. Tut mir leid, kriege gerade viele E-Mails. Ich versuche zu antworten, kannst du dir aber nicht versprechen. Das reicht den meisten Leuten ja schon. Ja, genau. Also. Missachtet werden sie nicht so gerne. Da haben wir dann die nächste Dame aus dem Kreis der Autorinnen für Bücher über Wogen Unsinn, Pauline Voss. Und die gibt bekannt, dass sie in Zukunft jetzt für News arbeiten wird als Chefreporterin Debatte. Wächst zusammen, was zusammengehört, würde ich mal sagen. Nicht schlecht. Auch schön, dass News sich da einfach Fachleute holt. Gute Sache. Aber die vorher, muss ich die kennen? So richtig bis. Ne, die hat auch eins von diesen Büchern geschrieben, die jetzt momentan besprochen werden, die der Chris. Okay. Die der Chris auch schon öfter besprochen hat. Ich muss ab und zu Pausen machen, um meinen Sound wieder aufzustellen. Jo. Ja. Klappt aber ganz gut. Genau. Ja, cool. Also hatte ich auch eine richtige Arbeitsstelle gefunden, praktisch. Schlecht. Ja, mit Büchern. Wer kann mit Büchern noch Geld verdienen heutzutage? Abel, sag was dazu. Kannst du mit Büchern Geld verdienen? Was war's? 99% aller Bücher sind Flops, selbst wenn du von großen Verlagen mit einer 500.000 Budget eingekauft wirst, also mit Tantiemen, die vorab bezahlt werden, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch hoch, dass du einen Flop hast. Und es ist halt maximale Lotterie, weil der Großteil der Einnahmen von Verlagen werden halt mit der Backlist gemacht, also Bücher, die sich halt schon seit Jahrzehnten gut verkaufen, halt die Klassiker, damit wird der Hauptteil gemacht. Dann hast du hin und wieder einen Erfolg, wie zum Beispiel Snoop Dogg's Kochbuch während Corona war random ein Erfolg. Und damit wird noch Geld gemacht, aber größtenteils wissen selbst Verleger selber nicht, warum sich was verkauft und was nicht. Also, ja. Ja, solange genug Kunden da sind, die was kaufen, ist ja nicht schlecht. So, hier stellvertretend für den Unsinn, der an den Elite-Universitäten in Amerika im Moment so abgeht. Gleich drehe ich durch hier. Stellvertretend dafür habe ich mal den Artikel hier mitgebracht, in dem es um die Columbia University in New York geht. Da sind eine ganze Menge Polizisten aufgelaufen letzten Sonntagnacht und haben den Laden da geräumt und ich habe mir den Spaß gemacht und habe mir währenddessen den Sender der Studenten angehört. Die haben da einen UKW-Sender. Der hat eine große Tradition, was Jazz angeht. Ich habe mit Jazz nicht so viel zu tun, aber es war lustig, halt mir diese panischen Live-Stimmen anzuhören. Als dann doch irgendwann nachts die Polizei gesagt hat, so, wir ziehen das jetzt durch. Dem vorausgegangen ist, sind ja Sachbeschädigungen und diverse Blockaden von ganzen Gebäudetrakten. Ja, kann jeder jetzt selbst überlegen, ob sich das für ihn gelohnt hat von den 300 Festgenommenen. Und die Frage ist ja auch noch, wie viele von den 300 waren wirklich Studenten an der Universität? Und wie viele davon waren einfach Aktivisten? Ja, Aktivisten, die auch den halt langweilig ist, die mit Sinn und Zweck saufen wollen und dann einfach ein bisschen was trinken und auf Protest machen und halt, weiß ich nicht. Ja, da waren auch ziemlich viele Leute drunter, wo du gedacht hast, na, das passt schon so vom Phänotyp auch zu den Palästinensischen. Ah, okay. Und Leute mit Kopftüchern und so. Also ist das ja auf die deutschen Unis übertragen oder so, das dann stand zu befürchten oder irgendwie so. Ja, aber das waren wohl nur drei Lauchs an der Humboldt-Uni und dann war es auch schon wieder vorbei. Genau. Es war lustig, dazu zu hören. Wer eine 80er Jahre Demo in Deutschland gesehen hat, fand das eher lustig, wie die sich um ihre Freiheit gesorgt haben. Aber das ist nun mal eine Besetzung, ist kein gewaltfreier Widerstand. Da kommt irgendwann eine Antwort. Abel, das nächste ist vom Chris, aber das ist hier unmachbar. Ich halte mich kurz mit meinen Beiträgen. Boah, ist das eine scheiß Funktion, ey. Wie kann man sowas schreiben? Wie kann man so eine Software entwickeln? Ey, ich raff's nicht. Ja, vor allem, weil ich das Problem vorher noch nie hatte. Das ist wirklich großartig. Ja, genau. Achso. Nicht dran? Nee. Lagebild Antisemitismus. Das war auch von Chris, glaube ich. Genau, das ist von Chris. Und wäre super, wenn einer von euch da mal ein bisschen vorliest. Ja. Weil, wie gesagt, das ist hier die Hölle. Muss mich aber durchscrollen, ne? Seit dem 7. Oktober suchen immer mehr linke AntiimperialistInnen den Schulterschluss mit terroraffinen Islamisten. Sie schmieden neue Allianzen, vereint im Hass gegen den einzigen jüdischen Staat der Welt. Dieser Schulterschluss ist nur eine der Formen, in denen sich Antisemitismus derzeit ganz offen zeigt. Ein Ausblick auf das zivilgesellschaftliche Lagebild Antisemitismus, das Anfang Juni erscheint. Ja, von der Amadeo-Antonio-Stiftung eben. Die Bilanz nach dem umstrittenen Palästina-Kongress Mitte April in Berlin ist alarmierend. Die Gewerkschaft Verdi wirft den Veranstaltern eine beunruhigende Missachtung des grundlegenden demokratischen Prinzips der Pressefreiheit vor. Einigen geplanten Rednern wurde die Einreise verboten, unter anderem, weil sie in Verbindung mit palästinensischen Terrororganisationen stehen oder die genozidale Gewalt der Hamas gegen Israel am 7. Oktober legitimiert haben. Wenn man das am 8. Oktober gemacht hat, ist das egal oder was? Naja. Gegen sie wurde deshalb auch ein politisches Betätigungsverbot verhängt, so wie gegen diesen einen Griechen, ne? Und dennoch, der Kongress wird von den Veranstaltern als Erfolg verbucht und er trägt weiter zur Normalisierung von islamistischem Terrorismus gegen Jüdinnen und Juden bei, getragen von Gruppen, die sich als links und progressiv verstehen. Ja, das ist immer ein bisschen komisch, ne? Auf jeden Fall. Ja. jetzt muss ich noch ein bisschen scrollen. Kurz nach Beginn des Kongresses unterbrach die Polizei die Veranstaltung, um antisemitische oder gewaltverherrlichende Äußerungen zu unterbinden. Okay, das ist, halte ich auch für etwas ungewöhnlich. Ich kenne das so, dass sie das immer nur aufzeichnen und dann hinterher Anzeigen verschicken. Okay, direkt gewaltverherrlichende Aufrufe. Kann man ja vielleicht auch unterbinden. Der Polizeieinsatz wird nun von einigen kritisiert, der Kongress sei zu Unrecht verboten worden. Andere fühlten sich in ihrer rassistischen Sichtweise bestätigt, dass der Antisemitismus in Deutschland allein ein importiertes Problem sei. Doch das Problem ist nicht importierter Antisemitismus, erst recht nicht in einem Land, das die Shoah zu verantworten hat. Der Palästina-Kongress macht vielmehr ein anderes Problem deutlich. Seit dem 7. Oktober suchen immer mehr linke Antiimperialisten den Schulterschluss mit terroraffinen Islamisten. Sie schmieden neue Allianzen, ja neue alte Allianzen, vereint im Hass gegen den einzigen jüdischen Staat der Welt. Das zeigt sich auf der Straße, das ist schon zweimal gesagt, das zeigt sich auf der Straße, in den sozialen Medien, in den Universitäten. Und die Stimmung für Jüdinnen und Juden wird immer bedrohlicher und beängstigender. Ja, weiß ich nicht genau. Besser wird es jedenfalls nicht, wenn wir die ganzen Moslems hier haben. Ob das bei uns aus der Gesellschaft kommt, das will ich aber auch mal bezweifeln erstmal. Ne? Also ich finde den ersten Satz auch phänomenal. Also dieses, das ist ja, ihr habt ja die Shoah verursacht, deswegen, also, nee. Ja. Ja, so nach dem Motto, das kannst du gar nicht einfach abschütteln oder so. Das ist, ne, ja, das bleibt in den Leuten so drin. Ne? Das ist in der Gene. In der Gene ist das. Antiimperialismus und Islamismus in der Sache vereint. Immer wieder wird Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft nur dann thematisiert, wenn es rassistische Ressentiments dienen kann. Das Problem ist dennoch real. Und Pauschalisierungen tragen, wow. Wo hast du? Da oben. Das ist mir echt ein bisschen verwirrt. Ja. Nee, hier. Da unten, ne? Siebt noch mehr linken. Schulterschluss in terroraffinen Gruppen. Achso, genau. Da unten. Pauschalisierung tragen mitnichten zur Aufklärung bei. Mit dem zivilgesellschaftlichen Lagebild an diesem Thema schließen wir eine Leerstelle. Naja. Also, ja, vielleicht eine Leerstelle, ob die wirklich leer war. Also. Das macht jetzt die Amadeo-Stiftung eben. Auf der einen Seite propagieren einige Gruppen einen plumpen Antiimperialismus, nachdem Israel als Speerspitze des globalen Imperialismus gelte, als kolonialer Apartheidsstaat schlechthin, der mit allen Mitteln bekämpft werden müsse. Auf der anderen Seite radikale Islamisten, die an einem heiligen Krieg gegen westliche Werte glauben, der mit dem Sieg über den jüdischen Staat beginnt. Okay, trotz aller Unterschiede finden beide Strömungen strategische Verbindungen, Verbündete ineinander und das ist brandgefährlich. Ja, ich sag, wie gesagt, so ganz neu finde ich das nicht. Ne? Die linksextreme RAF hat sich ja auch in Mogadischu niedergelassen, oder wie war das nochmal? Ne? Das war das so ähnlicher Haufen, auf den sie sich da eingelassen haben. Ja, wir sind schon etwas weiter unten. Kannst du nochmal rausscrollen? Die islamistische Hamas richtet das tödlichste Massaker von Juden in der Shoah an und in Berlin-Neukölln verteilt das säkulare Netzwerk BLA, eine Vorfeldorganisation der palästinensischen Terrororganisation PFLP, Baklava, um den Anschlag zu feiern, also Kuchen. Ne? Wochen später wird Sanidon vom Bundesinnenministerium verboten, also die Gruppe hier, das Netzwerk. Doch manche antiimperialistische Gruppierungen in Deutschland wollen das Verbot wieder kippen. Ja, antiimperialistische Gruppierungen. Das ist diese Lina-Gruppe, ne? Diese Schlägertruppe oder was? Ne? Naja. 6 Monate später, im April 24, laden eben diese Gruppierungen zu einem Kongress in Berlin ein, auf dem Personen sprechen sollen, die Gewalt der Hamas nicht verurteilen wollen. In einem Fall sogar auf einer Konferenz mit einem ranghohen Hamas-Offizier gesprochen hat. Ja. Auch wenn sich die Organisatorinnen aufgrund des Polizeieinsatzes nach wie vor im Recht sehen, bleibt zivilgesellschaftlicher Widerspruch und inhaltliche Kritik unerlässlich. Eine kritische Zivilgesellschaft, die den Kampf gegen Antisemitismus ernst meint, darf hier nicht wegschauen. Und genau darum geht es in unserem neuen Lagebild Antisemitismus, das Anfang Juni erscheint. Ja, listen Sie dann Sachen auf, wo du hinschauen sollst oder was? Naja. Ja, aber erwartbar, dass sich hier eine Bruchlinie auftut, sozusagen, zwischen Amadeo Antonio und dem anderen Woken-Spektrum. Ja, das ist, ich habe die letzten Tage ein Interview gesehen mit der Wagenknecht. Da wurde sie, glaube ich, auch gefragt, wie das mit der Spaltung der Linken wäre. Eigentlich hat die Linke ja immer so nach dem Motto, ja, wir müssen zusammenhalten, sonst wird das nie was. Und das kann man ja auch durchaus so sehen. Aber die lassen sich dann eben doch immer wieder spalten. Dann erst die Linke von der SPD weg und die AfD von der CDU weg, zum Teil zumindest, und solche Sachen. Also die Linken lassen sich auf jeden Fall spalten. Die ja, sagen nicht von der Linken weg. Ja gut, die Rechten aber auch. Also im konservativen Lager gibt es doch auch ganze Splitterparteien da. Also, Mittlerweile, ja. Die auf Hälfte jeden der CDU. Fall. Jo, das hatte doch der Bistron im Interview auch erzählt vorige Tage, dass die AfD, als sie sich gegründet haben, hatten den Schwung von Mitgliederzuwachs von 17.000 oder so. Und davon war die Hälfte vorher in keiner Partei und die andere Hälfte war in der Partei und davon die Hälfte, also war FDP und die andere Hälfte war CDU. Also sie sind ein Viertel praktisch der Mitglieder am Anfang waren aus der FDP und ein Viertel aus der CDU. Und der Rest eben nicht, ne? Jo. Säkulare Extremisten, sagt der eine immer, wenn er über solche Leute redet hier. Und da ist auch was dran. Ja, doch etwas. Ja, eins der erfolgreichsten Spiele irgendwie des Jahres. Und trotzdem gerade in eine Katastrophe gelaufen. Was ist passiert? Sony ist der Publisher des Spiels und die haben sich entschlossen, jedem User jetzt eine Mitgliedschaft im PlayStation Network aufs Auge zu drücken, der das Spiel spielen will. Das stand wohl schon von Anfang an in den Bedingungen, aber es wird erst jetzt durchgesetzt. Der Treppenwitz dabei ist, dass es einen Haufen Länder gibt, die gar keine PSN-Accounts machen können. Eine ganze Latte, in denen das Spiel inzwischen auch nicht mehr verkauft wird. Ja. Die Spieler sind nicht glücklich, sage ich jetzt mal. Und sie machen das, was sie dann gerne machen, nämlich die Reviews auf Steam beeinflussen. Und ich glaube, sowas hat es noch nicht gegeben. Das Spiel ist von very positive auf mostly negative irgendwie innerhalb von einem Tag gefallen. Wie konnte das passieren? Ja. Hier haben wir also die Bekanntgabe, das Linking-Update kommt und so, und das wird super, das machen wir alle zusammen. Hey, das Linking-Update, wir freuen uns drauf. Und dann geht es halt los, dass Leute überhaupt nicht davon begeistert sind. Und obwohl der Entwickler merkt, was ihm da blüht und versucht mit Sony zu klären, was man da machen kann. Und gibt es hier ein paar Kommentare auch von dem Community Manager. Und sie versuchen jetzt irgendwie hinzukriegen, dass auch die Leute, die keinen PSN-Account machen können, in den Ländern eventuell doch Zugriff kriegen. Und ich glaube, denen wäre es am liebsten, Sony würde das Thema einfach droppen und sagen, nee, brauchen wir nicht. Außer für Leute, die Crossplay wollen. Die allgemeine Spieleranzahl ist um ca. 10% zurückgegangen. Übers Wochenende auch nicht so besonders. Ja, früher mal Game of the Year Material und jetzt eigentlich fast tot, wenn man den Reviews glaubt. Ich denke, ein Haufen Leute werden das weiterspielen und sagen, ich mache ich mir halt noch einen Account und so, aber bin gespannt, welche Lösung es für Menschen zum Beispiel in Kroatien oder in vielen asiatischen Ländern gibt. Genau, und wie die Computerspiele sind auch die Kunstschaffenden immer prekär. Wieder mal eine Kolumne von der Taz. Die Theaterautorin beschwert sich hier relativ unverhüllt darüber, dass sie nicht genug Geld hat. Sie macht auch eine wichtige Arbeit und das geht doch so nicht. Alles ist. Also das habe ich nie verstanden. Wenn du Kunst machst, dann ist ja erstmal die Liebe zur Kunst das, was dich antreibt. Und natürlich ist es schön, wenn du damit Geld verdienen kannst. Aber wenn du Kunst machst, die nicht ankommt, wie kannst du dann erwarten, dass du trotzdem gewürdigt wirst? Also von wem denn? Also die Würdigung ist, dass du ankommst. Also du kannst ja nicht deinen Erfolg, also selbst wenn du dann gefördert wirst dafür, dass du Kunst machst, die mir jemanden interessiert, kannst du ja dann nicht richtig froh sein, weil es ja nie richtig ankommt. Also, und der nächste Punkt ist, du brauchst ja keinen Massenerfolg. Also nicht zwangsläufig. Also das, was die Masse mag als Kunst, ist nicht zwangsläufig die beste Kunst. Also ich verstehe das nicht. Ja. Sie beklagt sich dann also hier zum 1. Mai, dass praktisch Künstler nicht genug verdienen. Und ich finde es sehr lustig, finde ich, das Argument, ja, pauschale Gagen führen dazu, dass unerwartete Mehrarbeit unbezahlt bleibt. Ja, willkommen im Risiko des Marktes, würde ich jetzt mal sagen. Berufliches und Privates sind miteinander verwoben. Abgrenzung ist schwierig und gearbeitet wird auch abends und am Wochenende. Das hört sich wirklich nicht danach an, als ob sie irgendwie Kunst für die Kunst macht. Das hört sich nach schwerem Tragen von Steinen an für eine Schüssel Reis. Also bei mir ist es so, ich kriege schlechte Laune, wenn ich nicht schreibe. Und ich habe jetzt mit meinen Romanen kein Vermögen verdient. Aber das Ding ist, ich liebe halt erstmal das Schreiben. Dass da am Ende ein Roman bei rumkommt, ist ein positiver Nebeneffekt. Aber die Kunst selber ist ja das, was dich antreibt, das Kunstschaffende. Weil, keine Ahnung, also macht einfach keinen Sinn. Also es wirkt wie ein selbstverliebter Anspruch auf die Realität, der einfach nicht da ist, weil halt die Kunsthöhe, Kunstschaffung nicht hoch genug ist. Ja, in den letzten Jahren habe ich so den Eindruck, dass einige Künstler dazu übergegangen sind, so Art Fleißarbeiten abzuliefern, wo man sieht, dass da unheimlich viel Arbeit drin steckt, dass das unheimlich lange gedauert haben muss, dass man da intensiv sich reingekniet haben muss oder so. Vielleicht ist das den Käufern auch was wert, weiß ich nicht genau. Es hat ja so eine Art, gibt ja so eine Art Mindestwert oder so, wenn da so viel Arbeit drin steckt. Aber es ist bei Kunstwerken eben immer nur Fantasie, die man da so rein interpretiert, ne? Ob das wirklich Wert hat, ist nicht so richtig zu sagen in der Regel. Ja, Rente wird es niemals geben. Ja, Künstler, wie war es nochmal? Künstler schwul und nichts im Topf, oder was? Moment, wo war ich hier? Ach du Scheiße. Arbeit ist genauso wenig geil, wie Armut sexy ist. Ja, das stimmt schon. Merkt man es auch, ne? Ja, und sie sagt, man habe sich zu lange einreden lassen oder selbst erzählt, dass es ein Privileg ist, am Theater zum Beispiel zu arbeiten. Und ich finde schon, dass das ein Privileg ist, wenn man für seine Kunst bezahlt wird. Durchaus. Also nicht viel anders, als wenn man für Arbeit bezahlt wird. Aber man kann halt Dinge machen, die man gerne tut, finde ich. Eigentlich einen ganz fairen Vertrag. Die Angst, als unerfolgreich und wenig gefragt zu gelten. Es geht bei Kunst gar nicht darum, gefragt zu sein oder erfolgreich, aber ich weiß nicht, mit wem ich da rede, genau. In der Kunst verdienen sehr wenige KollegInnen viel Geld. Sehr viel Geld. Während die meisten am Existenzminimum leben. Dagegen etwas zu sagen, hieße sich einzugestehen, dass man zur ersten Gruppe nie gehören wird. Striptease, Seelenstriptease. Was anderes kann diese Generation Journalist offensichtlich nicht. Vor allem ist es halt auch wieder nur ein Power-Law. Es ist halt einfach mit Pareto teilter Gewinn, wie es in allen Branchen und allen menschlichen Aktivitäten aussieht. Eine kleine Minderheit das Spiel genau kennt und weiß, wie man Bank macht und der Rest halt sich so irgendwie wie Crabs in a Barrel halt versucht, über Wasser zu halten. Und der Spaß ist ja auch, wenn du dir, egal welches Kunstfeld wählst, du ja weißt, dass du am Ende nur sehr schweren Unterhalt damit aufbringen kannst, aber du halt es trotzdem machst, weil du es halt einfach gerne machst. Das wird halt komplett ausgeklammert in der Forderung, dass du halt, dass die Gesellschaft dir was schuldet dafür, dass du Kunst machst. Tut sie halt nicht. Also, die ist froh, wenn du erfolgreiche Kunst machst, aber die interessiert es nicht, deine 10.000 Versuche, bis du was geschafft hast. Und das sollte auch nicht wichtig sein. Die machst du für dich, um zu wachsen und nicht um Ansprüche zu haben, Selbstverliebte. Doch die Scham ist zu groß und die Angst, als unerfolgreich und wenig gefragt zu gelten. Niemand weiß genau, wann einer aus einer Künstlerin und ihren großen Durchbruch noch nicht hatte, eine gescheiterte Künstlerin geworden ist. Die Grenzen sind fließend, aber Letzteres wahrgenommen zu werden, kann beruflich das ausbedeuten. Ja. Ja, als wenn es ein Risiko das ist. Hast, der im Artikel Leben gäbe. Heult um, dass es gar keine Participation Trophy gibt. Also. Ich. In der Kunst, ja, hatten wir schon. Dass die beste Kunst durch Mangel entsteht, ist ein trauriger Mythos, der sich zu lange hält. Vielleicht, weil ihn selbst diejenigen verbreiten, die eigentlich die Interessen von Künstlerinnen vertreten sollen. Ja, keine Ahnung. Heraus zum 1. Mai. Sänger und Musikanten. Wer erklärt dir das mit Popularität und Nachfrage und solchen Dingen? Niemand. Achso, das war der Link von Rona. Genau, die darüber berichtet, dass der Gesetzentwurf für Selbstbestimmungsrecht, Selbstbestimmungsgesetz durch mehrere Vermittlungsausschüsse noch laufen musste und dass doch wohl so also ihre Hoffnung irgendein Vermittlungsausschuss dabei sein sollte, der das Ganze zurück an den Bundestag verweist. Und das ist dann wohl auch passiert, weil eben diese ganze Geschichte mit dem mit der Identität und den Daten für die Polizei und die Daten und die und diese Fahndungsstellen und so, weil das dann doch noch nicht ganz so ausgereift war, wie man sich das gedacht hat. Auch wenn das irgendwie diskriminiert klingt oder so, was da drin steht. Misstrauisch klingt das, genau. Ja, ist jetzt aber erstmal wieder zurückverwiesen worden. Das reicht so noch nicht. Ausführend technisch sozusagen. Das muss man nochmal ein bisschen genauer, damit das auch nicht zu Missbrauch führen kann. Beim Personenstand. Nicht, dass da jemand verwechselt wird, der kein Täter ist. Ne? Der Opfer und Täter umkehren sozusagen. Das soll damit eben vermieden werden. Ja, und das ist noch nicht ganz sichergestellt, deswegen kommt das jetzt erstmal wieder zurück, das Gesetz. Haben sie sich zu früh gefreut. Waren so wahrscheinlich bekifft, dass sie sich gefreut haben. Ne? Ja. Haben wir noch was? Ja, die Justiz läuft über. Da heißt es auch, es kommen jedes Jahr 100.000 unerledigte Fälle dazu. Und interessanterweise in den letzten Jahren wohl hauptsächlich, weil immer mehr Verfahren wegen Hass und Hetze im Netz angestrengt werden. Und das ist ja nun mal überflüssig wie ein Kropf. Ne? Kann ja nicht sein, dass man irgendwie die Beleidigung von einer Politikerin verfolgt mit Aufwand und Kapazitäten und so weiter, die man für deutlich wichtigere Strafsachen eigentlich gebrauchen könnte. Ich habe das beim Danisch gefunden und er hatte unter anderem berichtet, dass er auch mit der Staatsanwaltschaft zu tun hatte und die ja auch sein Konto gesperrt haben und solche Sachen. Ja, und er berichtet eben, dass die aus den ganzen Unterlagen, die gekriegt haben, egal ob das jetzt eine E-Mail war oder sonst irgendwas, die haben das grundsätzlich ausgedruckt, auf Papier zu haben, in die Akte gelegt und abgeheftet, ja. Und als er dann da eine Durchschrift haben wollte, hat eben irgendjemand die Akte zum Kopierer getragen, alle durch alle Blätter einmal kopiert und ihm dann zugeschickt, 4,5 Kilo oder so, hat er gesagt. Und das ist wirklich nicht nötig, so ein Quatsch. Ne? Also die arbeiten eben eh schon relativ langsam auf einem komischen Niveau. Und wenn man die dann noch ausbremst mit so einem Quatsch, ne, dann passiert da nicht viel. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, warum das irgendwie sinnvoll sein könnte für Politiker, ist eben, dass sie sich dann gelöste Fälle auf die Fahnen schreiben können. Auch wenn in Wirklichkeit natürlich nichts wirklich gelöst wurde, ne? Wenn sie jetzt einfach knacken wegen irgendeiner Beleidigung gegen die Strack-Zimmermann oder so, ja, dann ist ja kein Kriminalfall gelöst dadurch oder so. Ne? Sag den bösen Namen nicht. Kein Schuldiger verhaftet oder so, seiner Sünde zugeführt. Nein, doch, ich sage ich immer wieder den Namen. Ich sag ja sonst nichts gegen die. Ich mag die Zimmermann. Ich mag die nicht, aber das muss man ja auch nicht. Man muss keine Leute mögen. Ne? Man muss aber auch nicht die Leute beleidigen. Ich mag sie, weil sie für Krieg. Ja, ist halt eine Kriegstreiberei. Das hat sie sich jetzt auch bescheinigen lassen müssen vom Gericht wohl, ne? Dass man das irgendwie sagen kann, ohne dass man den Pfad der Meinungsfreiheit verlässt. Ja, wird Zeit, dass die sich mal wieder ein bisschen dickeres Fell zulegen. Unter anderem, weil ja unsere Justiz sonst überlastet, liebe Leute. Das passiert natürlich auch nur, weil irgendwelche Leute, andere Leute, Rechtsanwälte wahrscheinlich sich da was ausrechnen, dass sie da was von verdienen können oder so, wenn sie sich Verfahren anstrengen. Und das ist sicher auch so. So, hier hat dann eine alte Geschichte rausgekramt. Da ging es um die Opfer des German Wings Absturzes. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wo der Co-Pilot irgendwie Selbstmord oder so machen wollte, angeblich. Hier wird jetzt behauptet, dass die Handydaten von den ganzen Opfern nicht abgerufen werden konnten, weil man die Daten aus dem Datenzentrum, aus dieser Funkzelle da praktisch gesperrt hat. Da durfte irgendwie keiner dran, heißt es hier. Und 60 Telefone wären zurückgegeben worden, also gefunden, einige davon an Angehörige verschickt, zurückgegeben. In Chatgruppen beklagten diese Angehörigen dann aber angeblich, dass die Handys sich nicht mehr auslesen ließen. Und ein Experte eines der Handys untersucht habe, der sich sicher dann sei, die Daten wurden nachträglich gelöscht. Ein Schelm, der nur noch komische Gedanken kommt. Ja, weiß ich nicht, habe ich noch nie von gehört, dass diese Geschichte auch irgendwie komisch sein sollten. Aber über Ursula, ihr sein Telefon, da geht ja auch nichts Normales drüber wahrscheinlich, ne? Da gehen ja nur so komische Sachen drüber. Also, die Frau ist auch nicht mehr tragbar lange, denke ich mal. Das ist nicht schon eine komische Nummer. Und dann so eine alte Geschichte, ne? Das ist immer so aus Kram hier. Mir ist der Zusammenhang nicht ganz klar. Zusammenhang zu was? Warum sind von der Lions Handydaten mit diesem Flug irgendwie in Bezug gesetzt? Ja, gut. Genau, warum sie das? Das hat hier mit zu tun, ne? Toll. Ach jo. Danke, Bild-Zeitung. Ach, was war denn nochmal für. Das habe ich auch mitgebracht. Was war denn das nochmal für ein Thema, ey? Das war auch gar nicht so besonders. Ja, vielleicht einfach, weil es um Chat-Nachrichten geht. Keine Ahnung. Den chinesischen Diesel hat man schon. Scheinvater schaffen sie das nicht, ne? Windparkdenkmalschutz, Braunkohleabbau bei Lützerath. Cannabis, warte mal, ist eine Bildzeitung, haben wir gesagt, ne? Ja, aber du hast auch nur den Tweet gehabt, nicht die Quelle. Das ist ein Tweet, echt? Also, ich bin skeptisch bei der Quelle. Ja, gut möglich, dass die Quelle vielleicht auch Bullshit ist und der Link tatsächlich tot ist, ne? Wer weiß. Du. Einmal mit Profis. Einmal. Ja. Was sagt er denn? Achso. Ja, vor allem, das sagt der Scheiß der Hund drauf gerade. Moment mal, warum sind die Daten von einem Flugzeug, was doch irgendwo, das ist doch damals irgendwo in Spanien abgestürzt oder so? Warum sind die im Harz? Nee, das war nicht in Spanien, manchmal nicht. War das nicht so? War das in den Alpen, in Frankreich? War das in Schweizer oder französische Alpen? Ich weiß, aber Pyrenäen? Oje. Im Osten. Ich habe es nicht so mit Flugzeugabstürzen. Frankreich, sagt der Hinkelstein. Ja, sag ich ja, Alpenmapper, ne? Also hier bitte mit einer Tube Salz genießen, Prise. Ja, stimmt. Und den Link kann ich auch nicht aufrufen, also. Ja. Nicht das Ergebnis. Kampf gegen Scheinväter. Nach einem Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium und Bundesinnenministerium soll die Anerkennung von Vaterschaft künftig nicht mehr so einfach möglich sein. Hintergrund sind massive Missbrauchsfälle. Ja, Hintergrund war der eine Typ aus Kontraste, glaube ich, war doch die Sendung, die dann auch gezeigt, die dann zum ersten Mal gezeigt haben, das ist ein Nigerianer, der eben sich damit rühmt, irgendwie 30 Kinder, 20 Kinder, glaube ich, anerkannt zu haben und für die er alle Kindergeld bekommt von Deutschland und wegen der ja dann auch die Frauen nach Deutschland kommen können und die ganzen Angehörigen aus jeden Fall sind aus den 20 Kindschaften, die er anerkannt hat, oder Vaterschaften, die er anerkannt hat, insgesamt 160 Personen geworden, die 1,5 Millionen kosten im Jahr oder so insgesamt, hatte der Mann vom Sozialamt da bei Kontrast hier vorgerechnet. Also schon ein Problemfall, ne? Aber jetzt im Prinzip damit so zu reagieren, dass man Vaterschaft noch willkürlicher macht, als sie eh schon ist, ne? Das ist einfach unterirdisch. Und keiner rafft das, was das für eine Sauerei einfach ist, ne? Wenn du jetzt da hinkommst im Amt und sagst, hier ist mein Kind, und die sagen, nö, du hast nicht genug mit der Frau, warst du nicht genug zusammen, wisst ihr doch gar nicht, woher wisst ihr das denn? Wo habt ihr das beobachtet vorher oder was? Warum habt ihr das beobachtet überhaupt? Wieso beobachten die uns vor der Geburt oder so? Was ist das für ein Unsinn? Also, ja. Das können die gar nicht wissen, ob man da irgendwelche Kontakte hatte oder nicht. Und es gibt auch Männer, die 20 Kinder zeugen. Ne? Was ist das für ein Blödsinn? Dann sollen sie doch endlich vernünftige, verpflichtende DNA-Tests einführen. Aber das möchten sie natürlich nicht, ne? Weil die Frauen dann auch sozusagen die Verantwortung bekämen, die ihnen zusteht endlich. Ne? Also die sind doch da auch nicht unbeteiligt. Und an den Frauen, an den Genen, da kann man das dann schon festmachen. Das wollen sie aber partout vermeiden, dass man da so einen Test einführt. Weil dann ja, weiß ich nicht, 10% Kuckuckskinder auffliegen würden oder so. Warum das im Endeffekt nicht gemacht wird, kann man lange drüber reden, denke ich mal. Kann man lange Podcasts drüber machen. Aber das ist ja nicht der Punkt. Sondern sie wollen es schlicht und einfach nicht. Sie wollen es nicht klären und sie wollen es auch nicht sich gefallen lassen von den Afrikanern offensichtlich, dass sie viele Kinder machen. Mal wieder von der rechtlichen Einlassung her ist das absolut unterirdisch. Ne? Da wird dann wieder irgendwie was rauskommen mit zweierlei Maß oder so. Ja, und das finde ich einfach nur zum Kotzen. Ne? Also gerade bei dem Thema finde ich es besonders ätzend einfach. Nötig ist halt alles nicht. Ja, und der Karl Atan hat sich gedacht, er möchte mal die Suizide aus der Tabuzone rausholen. Ja? Suizid enttabuisieren ist eines der Rezepte, das hier angeblich angewendet werden soll demnächst, um gegen Suizide an sich vorzugehen. Also da den Leuten, keine Ahnung, Hilfsangebote zu machen oder das Suizidieren auch einfach zu erschweren. Also es gab zum Beispiel auch so Vorschläge, dass man irgendwie Brücken an den Geländern so erweitert, dass man nicht mehr runterspringen kann. Und wenn sich keiner mehr umbringen kann, dann gibt es auch keine Selbstmörder mehr, ist klar. Ne? Dann hat man auch kein Problem mehr sozusagen. Finde ich auch ganz schön armselig, aber okay. Waffenverbotszone wäre auch an. Ja, und Enttabuisierung, da kann ich nur sagen, die SPD hat doch vor 10 oder 15 Jahren erst die ganzen Veröffentlichungen unterbunden, die eben die Zahlen der Selbstmorde auch dann jährlich vermeldet haben, wie alle anderen Zahlen auch irgendwie. Das wollten die unbedingt unterbinden, damit das nicht so irgendwie alltäglich rüberkommt oder so. Ja, jetzt möchten sie das wieder aus der Tabuzone rausholen. Fick dich, SPD. Wer kann ich da nicht zu sagen? Fick dich, SPD. Nicht den Staat verdingsen. Nee, Sozialdemokraten. Vielleicht sollen sie das schon auf kanadische Verhältnisse vorbereiten. Wo man das frei entscheiden darf. Ah, bitte nicht. Komm, tu es doch für deine Enkel. Ja. Ja, aber eine Unterstützung von der Kasse kriegst du dann nicht. Ist ja auch jetzt klar. Noch eine neue Hüfte. In deinem Alter, weißt du, was das kostet? Ja. Wie hieß der Der ist auch schon gestorben, leider, ne? Also leider, weil ja, einfach ein menschlich leider, der das damals gefordert hat. Der CDU-Abgeordnete, der wollte, dass die Hüftoperation so irgendwie nur noch bis gewissem Alter irgendwie. Ja, bis 80 oder so. Ja, weiß ich nicht mehr, wer das war, aber ja, habe ich an, das, an die Diskussion. Missfelder, oder? War das der Missfelder? Oh, der Missfelder ist ja früh gestorben, ne? Eben, also meine ich. Ja, es ist so ein leistungsbewusstes Stressleben führt, ne? Aber der war ja auch mit seinen, keine Ahnung, 40, 45 oder so, war der schon 15 Jahre im Bundestag oder so, ne? Der war doch schon lange dabei. Ja, es zerrt an den Leuten. Also nicht an allen, an der Emilia Festa glaube ich nicht, aber so, sonst schon. Ne? Ja, hier gibt es nochmal ein Urteil. Das Urteil ist mir nicht ganz klar geworden, aber es ging auf jeden Fall um die Mengen, die man eben bei sich führen haben, besitzen darf von Cannabis. Und da spielt dann am Ende natürlich nicht eine Rolle, wie viel Gras man hat, sondern wie viel Wirkstoff man bei sich führt. Ja? Und bei 20% Wirkstoffmenge im Schnitt, sagen wir mal über den Daumen, kommt man eben bei einem Kilo auf 200 Gramm Wirkstoffmenge. Und das wäre, dann ist das schon eine ganze Menge. Weil hier sind nämlich nur erlaubt 7,5 oder im Höchstfall irgendwie bis 15 Gramm. Die gilt dann noch als geringe Menge. Wer bei 17, 18, 20 Gramm ist an der Wirkstoffmenge, der kriegt dann schon ein Problem von wegen bis zu 3 Jahre Haft oder so, oder bis 5 Jahre Haft. Den Eindruck, dass die Strafen da ganz schön hoch sind, habe ich schon. Zumal, wenn man ja irgendwie, jetzt ist es noch legal und wenn ich dann 5 Gramm mehr habe, dann habe ich plötzlich 3 Jahre Haft. Ist das nicht ein bisschen komisch so von der Stufung oder so? Ist das nicht ein bisschen sehr krass, die Stufung? Ne? Würde ich mal plädieren zum Beispiel oder vermuten, dass das ein bisschen, dass das zurückgepfiffen werden könnte. Das kann man wahrscheinlich wieder nur an Präzedenzfällen oder so herausarbeiten. Wird man sehen müssen. Aber erstmal ist nicht 50 und 25 Gramm, sondern 7,5 und 15 Gramm Wirkstoff. Ne? Ist natürlich bei einer aber warum ist das schon wieder so undurchsichtig? Das macht doch keinen Sinn. Ja. Das ist so typisch Deutschland. Preis meint ja, damit das Thema erhalten bleibt. Ne? Das ist, da ist vielleicht auch was dran. Dass ja. Die Grünen schenken das nicht so gerne her, einfach mit einem guten Gesetz wäre das natürlich dann weg, das Thema. Das stimmt ja. Schon so gesehen. Wenn Sie eine Galeere anmelden wollen, müssen Sie zur Hafenkommandantur. Natur. Das hat in Deutschland Geschichte. Du brauchst erst den Passierschein. Du musst erst dein Gras bei einer staatlichen Stelle testen lassen und die geben dir dann so raus, dass du nur 7,5 Gramm hast. Ja, womöglich. Hatte ich vielleicht schon mal gesagt, dass die Jüngeren bis 21, die dürfen ja eh nur Gras mit 10% THC oder so. Wie man das dann sicherstellen will, das ist alles so, sind so Regeln. Wobei die Fixierung auf den THC-Wirkungsgrad ist eigentlich schon wichtig, weil Produkte von Marihuana, die einen hohen THC-Anteil haben, der nicht mit dem CBD-Anteil mitsteigt, sind dazu geneigt, häufiger Psychosen auszulösen wie Produkte, die eben 12% THC-Anteil haben und ein relativ hohes Verhältnis zu CBD. Mhm. Also das kann man schon nachvollziehen, warum das als Steuerungseinheit oder warum da halt drauf geachtet wird. Ja. Weil das Ding ist einfach, die Hochgezüchteten, wenn du einen 25% THC-Anteil hast, es ist halt nicht gut für deinen Kopf. Also wenn du das halt längerfristig konsumierst, einfach. Natürlich. Also. Ja, ich meine, ich finde auch die Beschränkung bei den Jugendlichen gar nicht so ganz verkehrt. Aber irgendwie es sieht so willkürlich nach zweierlei Maß mal wieder aus. Und ja, sie haben vielleicht eine Begründung, aber die so richtig wasserdicht ist sie auch nicht dafür. Und ja, ganz zu schweigen eben davon, wie man das denn doch durchsetzen will, sowas Kompliziertes. Das ist einfach zu kompliziert, um es vernünftig durchzusetzen, sozusagen. Ne? Wenn der jetzt bis 21 gilt das, dann ist der 20,8 Jahre alt oder so, wenn ihm das passiert und wenn der dann vor Gericht steht, deswegen ist er längst über 21 und es ist alles längst legal für ihn. Also, wie soll denn die Leute verknacken? Das ist doch lächerlich. Also ich finde es lächerlich, auch wenn das System sich die eine oder andere Lächerlichkeit eben dann gönnt. Ne? Da muss man vielleicht mit rechnen, dass es das eben dann doch passiert. Ne? Ja gut, aber in aller Freiheit muss man sagen, das System ist aber auch absurd. Ich meine, wenn ihr eure Steuer abgibt, weiß der Staat genau, was ihr ihm schuldet, aber ihr müsst die Zahl trotzdem raten und wenn ihr falsch ratet, kriegt ihr eine Strafe. Habt ihr mal Bücher von Kafka gelesen? Das macht auch keinen Sinn. Ich nicht. Deswegen bin ich noch einmal was. Genau. Nie gehört. Will man auch nichts mit zu tun haben. Ich empfehle den Prozess. Achso, okay. Wenn du mal richtig schlechte Laune haben willst. Oder das Schloss, wenn du dich mal richtig einsam fühlen willst. Harvey, mein Freund Harvey. Ja, der Thomas Fischer hat noch einen langen Artikel darüber geschrieben. Im Nachhinein habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Weil er hat eigentlich nur dargelegt, ja, dass das so, dass man das vielleicht in Deutschland auch solche Regeln wieder angewandt wurden, nämlich dass die Beweisführung falsch war und so weiter, dass man es in Deutschland auch bemängeln kann und da so ein paar Parallelen aufgelistet, aber im Prinzip gesagt, dass das für uns eigentlich keinerlei Bedeutung hat. Ne? Wir haben eigene Gesetzeslage und eigene Gesetze und eigene Abläufe aus der Strafprozessordnung. Das, was dann in den USA passiert, diesbezüglich ist nicht so wirklich wichtig. Und wer sich da als Gewinner sehen kann, ob jetzt der Weinstein wirklich der Gewinner ist oder das Rechtssystem oder eben andere Leute Recht haben, die sagen, das Rechtssystem hat sich nicht mit angepasst zum Beispiel, das ist ja dann eine Meinungssache. Ich finde es schon eher so auch eine Bestätigung, dass das eigentlich noch einigermaßen funktioniert, obwohl das natürlich viel zu lange gedauert hat. Ne? So eine Revision wegen falsch befragter Zeugen, 2 Jahre oder länger, ich weiß nicht noch, wie lange das gedauert hat, ja, das finde ich viel zu viel. Ne? Das ist dann auch immer nicht mehr eine Gerechtigkeit, kann man auch nicht mehr üben. Wenn da die Meinungen in der Bevölkerung oder in der Öffentlichkeit soweit schon gefasst sind und natürlich eben auch die Urteile und so weiter und immer nur entsprechend berichtet wurde. Also mit dem Cosby hatten sie auch immer nur berichtet, als wenn er auf jeden Fall 100% schuld wäre. Und wenn das nicht so stimmt, dann ist es auch das ist bestimmt auch nicht komisch, wenn dann das passiert, so diese Verleumdung von und durch Öffentlichkeit und Voröffentlichkeit, das hat das schon was speziell Unangenehmes. Ne? Deswegen verdienen ja auch Politiker viel Geld, damit die das aushalten können. Schmerzensgeld sozusagen. Ja, ganz angenehm, aber den Fischer zu lesen, habe ich auch lange nicht. Aber wie gesagt, in dem Fall gab es das eben nicht ganz so viel her, das Thema. Im Vergleich mit der Strafprozessordnung ist was für Nerds. Ja. Das ist heute eine Notausgabe, ne? Ja, ich habe gerade noch mal geguckt, bei Chrome habe ich ja, da kannst du auch so eine, wie ist das jetzt gerade? Ist mir gerascht. So eine Plugins-Seite oder Settings-Seite oder so aufrufen. Habe ich alles im Hintergrund Flex, gemacht. Flex heißt das, Chrome Flex, ja. Und bei Flex gab es auch einige Möglichkeiten, die könnten. Okay. Also da habe ich dran rumgefummelt und irgendwann war es weg, glaube ich, das Problem. Naja, das Problem ist, dass hier on the fly zu machen halt. Ja, das ist natürlich richtig. Dann, einmal mit Profis. Manche Sachen werden ja nur übernommen, wenn du neu startest oder so, oder wenn du den Browser neu startest. Ja, solche Sachen, und das kann ich halt im Moment nicht. Ja, kannst du ja nicht wissen. Nee, das kann ich vor allem nicht machen, sonst kicke ich uns ja alle hier vom Stream auf. Ja, das meine ich ja, das ging ja jetzt praktisch hier nicht. Du musst dann auf in einer extra Test-Session mal machen oder so, oder? Ich bin ja nächste Woche nicht da. Aha. Dafür ist Chris wieder da. Ich und bin wieder dann da. Dann habe ich ein bisschen Zeit, um. Boah, ich fahre nach Zandvoort und beobachte dich mal heimlich. Kannst du nicht allen verraten, wo ich bin? Also St. Peter-Ording, glaube ich, was, ne? Frechheit. Ja, heute war es eine kürzere Episode. Ja. Leider. Ja. Und wenn die Hälfte der Mannschaft ausfällt, ne? Ja. Mehr Artikel hatte ich jetzt auch nicht mehr. Wir wünschen dem Preis viel Glück. Absolut. Ich hoffe, dass er heute noch bis nach Hause kommt, irgendwie. Wo auch immer zu Hause ist. Wer sich auf den RC verlassen muss, der braucht Glück. Ja. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet. Lasst euch nicht gendern und nieder mit dem Kulturmarxismus. Geht in den Wald. Geht in den Wald, sehr wichtig. Macht Liegestütze im Wald. Ja. Liegestütze ist ein ganz neues. Ich dachte nur ätherische Öle riechen. Kauft Miete pro Kopf und Knicklicht auf Amazon. Ja. Abel Deparian. Tolle Romane. Und geht auf thatsafespace.net. Und dann machen wir uns soll mal wieder ein Video veröffentlichen in so einem Mammon-Magazin. Ich bin, genau. ich bin aber dann planen dran. Also geht langsam. Ah, sehr gut. Vielleicht, ja. Wenigstens ist schon mal das. Ja. Tschüss. Bis nächste Woche. Habt euch wohl. Haut rein. Bis in zwei Wochen. Stopp. Nächste Woche. Zwei Wochen. Macht die Stütze. Kulturmarxismus. Ja, ich bin nächste Woche auch hier. Ich habe keinen Urlaub. Freiheit fördern. Ich bin auch da. Das wenn ich nicht wieder vom gehen. VS gedoxt wird. Gedost, nicht gedoxt. Gedost? Ja, der hat mich gededost. Achso, oh, ich. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Fördert, was der Freiheit, die zerschmettert, was ihr schadet. Ja. Marsch auf